Es dauerte 3, nicht 2 Wochen, bis Tom und seine Helfer die Krypta so weit hergerichtet hatten, dass sie sich als behelfsmäßige Kirche benutzen ließ. Walleran, der designierte Bischof, hatte sein Kommen angekündigt und wollte die erste Messe lesen. Tom verließ die Krypta und ging zum Refektorium. Unterwegs begegnete ihm Ellen. Martha und Jack begleiteten sie. Wutentbrannt trat sie ihm in den Weg. Ellens Sohn war übel zugerichtet. Was ist denn mit dir passiert? Das war Alfred. Alfred, komm her. Ja, Vater. Wenn ihr euch heute noch einmal kappelt, dann siehst du, Alfred, heute Abend genauso aus wie Jack. Dafür trage ich Sorge. Und jetzt haut ab, alle drei. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Jungen prügeln sich immer. Man könnte sein ganzes Leben damit vertun, ihre Streitereien schlichten zu wollen. Sie sollen das unter sich ausmachen. Nein, Tom, das genügt mir nicht. Das war keine harmlose Rauferei unter Kindern mehr. Ellen. Sondern der bösartige Überfall eines ausgewachsenen Mannsbilds auf einen kleinen Jungen. Alfred ist kein ausgewachsenes Mannsbild. Er ist gerade mal 14 Jahre alt. Aber immerhin arbeitet er und leistet damit einen Beitrag zu unserem Lebensunterhalt. Jack spielt den ganzen Tag wie ein Kind. Er sollte Alfred einen gewissen Respekt entgegenbringen. Du kannst mir erzählen, was du willst. Ich sehe nur eins. Mein Sohn ist verletzt und hätte sich ohne weiteres auch den Hals brechen können. Das lasse ich nicht zu. Jack ist mein Kind. Ich ertrage es nicht, ihn in einem solchen Zustand zu sehen. Prügel gehören zum Leben. Jack muss lernen, sie entweder zu ertragen oder zu vermeiden. Ich kann nicht die ganze Zeit hinter ihm her sein und ihn beschützen. Ach, fahr doch zur Hölle! Ellen machte kehrt und ließ ihn stehen. Sie hatten sich schon des Öfteren gestritten, aber der jüngste Streit war der bislang schlimmste. In ihrer Wut kam sie ihm vor wie eine Fremde, die sich in böser Absicht in sein beschauliches Leben einmischte. Mit Agnes ist das anders gewesen. Sie und ich haben in allen wichtigen Dingen übereingestimmt. Tom konnte es nicht verhindern, dass sich immer häufiger sentimentale Erinnerungen an Agnes einstellten. Sie war fast sein gesamtes Erwachsenenleben an seiner Seite gewesen. Und ihr Tod bedeutete für ihn einen schmerzhaften Verlust, den er noch lange nicht überwunden hatte. Ich habe es nie bereut, dass ich deine Frau geworden bin. Nicht ein einziges Mal. Bau eine schöne Kathedrale für mich. Was ist nur schiefgegangen, Agnes? Alles. Alles ist schiefgegangen. Er führte bisweilen imaginäre Gespräche mit Agnes. Meistens erzählte er ihr dabei von Jonathan, ihrem gemeinsamen Sohn. Tom sah den Kleinen jetzt fast täglich. Er wurde in der Küche gefüttert, im Kreuzgang herumgetragen und des Abends im Dormitorium zu Bett gebracht. Aber kein Mensch im Kloster, von Ellen einmal abgesehen, wäre auf den Gedanken gekommen, dass Tom am Schicksal des Kleinen besonderen Anteil nahm. Mein teures Feuer, Philipp. In der Tat. Erschreckt fuhr Tom aus seinem Tagtraum hoch. Bischof Walleran war soeben eingetroffen und inspizierte in Begleitung von Prior Philipp und Subprior Remigius den Schaden. Das Werk des Teufels, verehrter Herr Bischof. So meint ihr? Nach meiner Erfahrung hat der Teufel in solchen Fällen meistens Helfer. Zum Beispiel Mönche, die in der Kirche Feuer entzünden, um sich bei der Morgenandacht ein wenig zu wärmen. Oder gedankenlos brennende Kerzen im Glockenturm stehen lassen. Plötzlich legte Remigius die Hand auf Wallerans Arm, veranlasste ihn dadurch stehen zu bleiben und wies auf das Gästehaus. Ellen verschwand gerade in der Tür. Das ist die Frau, von der ich euch geschrieben habe. Walleran war sichtlich erschrocken. Er nickte Remigius kaum merklich zu. Er wohnt zurzeit im Gästehaus. Ein Baumeister mit seiner Familie? In diesem Moment trat Tom auf die Besucher zu. Unser Baumeister, Tom Wilder. Verehrter Herr Bischof. Er hat dafür gesorgt, dass Kreuzgang und Krypta bereits wieder benutzbar sind. Wir sind ihm dafür sehr dankbar. Ich erinnere mich an euch. Ihr machtet mir kurz nach Weihnachten eure Aufwartung. Ich konnte euch allerdings keine Arbeit anbieten. Vielleicht war es Gottes Wille, mich in dieser schweren Zeit Prior Philipp an die Seite zu stellen. Ein theologischer Baumeister, hört, hört. Was habt ihr als nächstes vor? Aus Sicherheitsgründen müssen wir die noch stehenden Mauern niederreißen. Danach sollten wir den Platz so weit aufräumen, dass wir mit dem Bau einer neuen Kirche beginnen können. Wir können keine Kirche bauen, bevor wir das Geld haben, sie zu bezahlen. Darüber unterhalten wir uns später. Die Bemerkung fesselte Philipps Aufmerksamkeit. Er hoffte darauf, dass Walleran einen Plan zur Finanzierung der neuen Kathedrale hatte. War die Priorei auf ihre eigenen Mittel angewiesen, so konnte erst in vielen Jahren mit dem Bau begonnen werden. Philipp Walloran und Remigius begaben sich zum Haus des Primus. Bruder Remigius? Ja, Vater? Wenn ihr uns jetzt entschuldigen wollt, ich muss mich mit Prior Philipp unter vier Augen bereden. Ja, ein Wort noch, bevor ich gehe, ehrwürdiger Bischof. Auf dem Gelände der Priorei lebt gegenwärtig eine Frau. Nicht schon wieder. Er meint die Frau des Baumeisters. Sie wohnt bekanntlich im Gästehaus. Diese Frau ist eine Hexe. Die Frau ist keine Hexe. Hast du die Frau schon verhört? Nein, ich habe sie nicht verhört. Doch es gibt nicht das geringste Anzeichen für Hexerei. Die ganze Familie ist von Grund auf anständig und gottesfürchtig. Die Frau ist eine Hexe und eine Hure obendrein. Was sagst du da? Mit wem hurt sie? Mit dem Baumeister. Das ist ihr Ehemann, du Narr. Nein, das ist er nicht. Die beiden sind nicht verheiratet und kennen sich überhaupt erst seit einem Monat. Woher willst du das wissen? Ich schlichtete einen Streit der beiden Knaben. Da kam alles raus. Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Ich bin dein Vorgesetzter. Ich habe es ja erst heute Vormittag erfahren. Philipp lehnte sich geschlagen zurück. Remigius hatte ihm eins ausgewischt. Und Philipp stand jetzt da wie ein Narr. Der Fall ist klar. Die Frau muss ihre Sünde bekennen und öffentlich Buße tun. Sie muss die Priorei verlassen und ein Jahr lang getrennt von dem Baumeister in Keuschheit leben. Danach dürfen sie heiraten. Was geschieht, wenn die Frau sich dem Spruch nicht beugt? Dann wird sie in der Hölle braten. Ich fürchte, der Baumeister wird sie begleiten, wenn sie Kingsbridge verlässt. Es gibt andere Baumeister. Gewiss. Ich werde mit ihm über diese Sache reden. Aber, Remigius, ich wünsche, dass nichts von dem, was hier gesprochen wurde, an die Außenwelt dringt. Hört ihr? Wenn du gegen diese Anordnung verstößt, kannst du dich auf eine empfindliche Strafe gefasst machen. Hast du das verstanden, Remigius? Jawohl, Vater. Gut, und jetzt geht. Frauen stiften immer Unfrieden. Ist eine rossige Stute im Stall, so schnappen die Hengste nach den Pferdeknechten, schlagen aus und sind kaum noch zu bändigen. Selbst die Wallache drehen durch. Zwar ist ihnen die körperliche Lust versagt, doch riechen können sie die heißen Fotzen allemal. Wie steht's mit dem Neubau der Kirche? Ja, richtig. Ihr habt vermutlich gehört, dass diese Angelegenheit, wegen der ihr kürzlich bei mir vorspracht, einen für uns günstigen Ausgang genommen hat. Ich spreche von der Verschwörung des Grafen Bartholomäus gegen den König. Ja, ich hörte, dass Percy Hemley die Burg gestürmt hat. Bartholomäus sitzt jetzt in Winchester im Verlies und hart seines Schicksals. Und Graf Robert von Gloucester? Er war der stärkere der beiden Verschwörer. Und kommt daher auch glimpflicher davon. Im Grunde so gut wie straffrei. Er hat König Stefan die Treue geschworen, worauf man über seine Beteiligung an der Verschwörung einfach hinwegsah. Aber was hat das mit unserer Kathedrale zu tun? Unser Beitrag zur Aufdeckung der Verschwörung bringt König Stefan in unsere Schuld. In nicht allzu ferner Zeit werden wir beide, ihr und ich, eine Audienz bei ihm haben. Beim König? Er wird uns fragen, was wir uns zur Belohnung wünschen. Und wir werden sagen, dass... Wir werden ihm sagen, dass wir uns eine neue Kathedrale für Kingsbridge wünschen. Ellen hatte ihren warmen Mantel angezogen, hielt ihren großen Lederranzen in der Hand und machte einen ruhigen und gefassten Eindruck. Tom wurde kalt ums Herz, als er den Ranzen sah. Doch versuchte er, sich nichts anmerken zu lassen. Ellen, verlass mich nicht. Bleib wenigstens im Dorf. Warte ein Weilchen und sieh zu, wie sich die Dinge entwickeln. Ich glaube nicht, dass die Mönche mir das gestatten werden. Gut. Ich begleite dich. Das Kloster schuldet mir bereits 72 Pennys. Wandern wir weiter. Wir haben bisher überlebt und werden... Und deine Kinder? Und der kleine Jonathan? Du kannst dich nicht zerreißen. Ich ziehe mit dir nie wieder von Ort zu Ort. Das ist keine Lösung, Tom. Ich kehre wieder in den Wald zurück. Und zwar ohne dich. Schau nicht so traurig. Ich kann's nicht ändern. Ich bin traurig. Es tut mir leid, dass ich dich so unglücklich gemacht habe. Es braucht dir nicht leid zu tun. Er sollte dir leid tun, dass du mich so glücklich gemacht hast. Das ist es nämlich, Weib, was jetzt so schmerzt. Dass du mich so glücklich gemacht hast. Leb wohl, Tom. Wirst du eines Tages zurückkehren? Wenn ich weiß, dass es kein Abschied für immer ist, dann wird es mir ein klein wenig leichter. Bitte. Ja, ich komme dich besuchen, wenn das Jahr um ist. Zärtlich zog er sie an sich, Ellen ließ es geschehen. Er nahm sie in die Arme und die Tränen strömten über sein Gesicht. Schließlich entzog sie sich ihm. Widerstrebend gab er sie frei. Und Ellen wandte sich dem Tod zu. Sie hielt Jack an der Hand. Vom Stall her ertönte plötzlich ein Geräusch. Es handelte sich um Wallerans Hengst. Wallerans und Ellens Blicke kreuzten sich. Und er erstarrte. Lebt wohl, Wolleran Bigot! Zwar verlasse ich Kingsbridge, doch nicht euch. Ich werde bei euch sein, in euren Träumen. Einen Moment lang standen alle da, wie vom Donner gerührt. Niemand sprach ein Wort, als Ellen und Jack in der Abenddämmerung verschwanden. Nach Ellens Fortgang war es an den Sonntagen im Gästehaus sehr still. Tom arbeitete an seinem Entwurf für die Kathedrale. Er hatte sich Philipps Vertrauen und Dankbarkeit durch die fachmännische Organisation der Aufräumarbeiten erworben und es lag jetzt an ihm, Philipp davon zu überzeugen, dass er auch ein fähiger Architekt und Kathedralenbaumeister war. Tom wollte 3 Zeichnungen anfertigen. Einen Schnitt, um die Bauweise zu erklären, einen Aufriss, um die schönen Proportionen aufzuzeigen und einen Grundriss zur Erläuterung der Raumaufteilung. Die Baumeister und Steinmetze früherer Tage, also auch die Erbauer der alten Kathedrale von Kingsbridge, hatten Stabilität durch dicke, schwere Mauern zu erreichen gesucht und aus diesem Grund nur sehr kleine, überaus armselige Fenster eingebaut, die kaum Licht hereinließen. Inzwischen wusste man jedoch, dass gerade und sorgfältig gemauerte Wände auch bei größeren Fenstern genügend Stabilität boten. Der Kirchturm sollte doppelt so hoch sein wie das Schiff. Tom wollte nach den Sternen greifen. Er hoffte inständig, Philipp habe ähnliche Träume, als er ihm mit den fertigen Zeichnungen gegenübertrat. Was gibt's? Zeichnungen, Vater. Meine ersten Entwürfe für die neue Kathedrale. Darf ich sie euch zeigen? Aber selbstredend. Vater, ich... Das sieht ja großartig aus. Und das Mittelschiff besteht nur aus 6 Jochen? Jawohl. Der Chor hat ihren 4. Ist das nicht ziemlich klein? Könnt ihr euch denn einen größeren Bau leisten? Ich kann mir überhaupt keinen leisten. Ich nehme an, ihr habt keine Ahnung, wie viel dieser hier kostet. Ich schätze, dass er mit 3.000 Pfund hinkommt. Ich habe in den vergangenen Wochen das Jahreseinkommen der Priorei berechnet. Hört, was dabei herausgekommen ist. 300 Pfund, von denen jeder Penny ausgegeben wird. Ihr werdet das Geld schon irgendwie zusammenbekommen, Vater. Mit Gottes Hilfe. Wie viel Zeit würde dieser Bau in Anspruch nehmen? Das hängt davon ab, wie viele Leute ihr beschäftigt. Mit 30 Steinmetzen und Maurern sowie einer ausreichenden Zahl an Tagelöhnern, Lehrburschen, Zimmerern und Schmieden, die ihnen zur Hand gehen, mag es 15 Jahre dauern. Gebt ein Jahr für die Fundamente, je 4 Jahre für Chor und Querschiff, sowie 6 Jahre für das Langhaus. Ich wünschte mir, unsere Klosteroffizialen wären mit eurer Vorausschau und eurer Zahlenkunst begabt. Das hieße, ich müsste 200 Pfund im Jahr auftreiben. Wenn man es so nimmt, klingt es gar nicht mehr so schlimm. Habt ihr schon einmal eine Kathedrale gebaut? Nein, aber ich habe mehrere Jahre am Bau der Kathedrale von Exeter mitgewirkt. Zum Schluss war ich der Stellvertreter des Dombaumeisters. Hier in Kingsbridge wollt ihr selber Dombaumeister sein, wie? Ja, Vater. Ich möchte, dass ihr mich zum Dombaumeister bestimmt. Warum? Weil die Kathedrale so schön sein wird. Weil sie so schön sein wird. Und was könnte besser sein, als für Gott etwas Schönes zu tun. Philipp hatte keine Ahnung, warum Walleran Bigot ihn ausgerechnet in der verlassenen Burg von Graf Bartholomäus treffen wollte. Er hatte sich also auf den Weg nach Earl's Castle gemacht. Doch von dem Bischof war nirgendwo etwas zu sehen. Philipp überquerte das Gelände und gelangte zum trutzigen Wohnturm. Er beschloss, von oben nach dem Bischof Ausschau zu halten. Er band sein Pferd ans Treppengelände und stieg hinauf. Die Tür öffnete sich, kaum dass er sie berührt hatte. Philipp erstarrte vor Schreck. Mitten im Raum stand, das Gesicht ihm zugewandt, eine junge Frau von außergewöhnlicher Schönheit. Aus großen, dunklen Augen sah die Frau ihn an. Er wollte einen Schritt auf sie zugehen, doch da wurde er unvermittelt von hinten gepackt und spürte die kalte Klinge eines langen Messers an seinem Hals. Wer zum Teufel seid ihr? Nennt euren Namen, sonst wird Matthew euch töten. Sagt Matthew, er möge den Prior von Kingsbridge sofort loslassen. Widrigenfalls hat er mit schlimmen Folgen zu rechnen. Der Mann gab ihn frei. Und wer bist du, Mädchen? Ich bin die Tochter des Grafen von Shiring. Mein Name ist Aliena. Das Mädchen mochte an die 17 Lenze zählen. Trotz ihres anmaßenden Benehmens war sie recht ärmlich gekleidet. Noch während er sie musterte, öffnete sich plötzlich der Deckel einer Truhe, die hinter dem Mädchen an der Wand stand, und ein halbwüchsiger, etwas belämmert dreinschauender Junge kroch heraus. In der Hand hielt er ein Schwert. Und der Junge? Ich bin Richard, der Erbe der Grafschaft. Mein Name ist Matthew. Ich bin der Haushofmeister der Burg. Ich kenne euer Schicksal. Aber habt ihr denn keine Verwandten, die sich um euch kümmern können? Ich kümmere mich um die Burg, bis mein Vater wiederkommt. In Wirklichkeit war Aliena, deren Vater in Ungnade gefallen war und im Verlies saß, ein Mädchen wie jedes andere. Und der Junge, Erbe von gar nichts. Nie wieder würde Graf Bartholomäus Earl's Castle betreten, es sei denn, der König würde beschließen, ihn hier zu hängen. Was führt euch hierher? Eine Verabredung. Sie sind wohl gerade hier eingetroffen. Philipp verließ das Gemach und eilte die Wendeltreppe hinunter. Noch auf der Treppe holte Matthew ihn ein. Erzählt niemandem, dass ihr uns hier getroffen habt. Wie lange wollt ihr hierbleiben? So lange wie möglich. Was macht ihr, wenn ihr die Burg verlassen müsst? Ich weiß es nicht. Ich wahre euer Geheimnis. Danke, Vater. Unten zügelten gerade Bischof Walleran und zwei Leibwachen ihre Rösser neben Philipps eigenem Pferd. Walleran sah auf und Philipp blickte in seine blassen Augen. Ehrwürdiger Herr Bischof. Allein, Philipp? Gewiss. Die Priorei ist arm. Ich hatte noch nie eine Eskorte und hab's dennoch überlebt. Kommt mit. Ich möchte euch etwas zeigen. Quer über den Hof schritt er auf den nächsten Wachturm zu, betrat ihn durch die niedrige Tür und stieg sogleich die Treppen empor bis zu den Zinnen des Turms. Es handelt sich um eine der kleineren Grafschaften im Königreich. Ihr sagt es. Zur Grafschaft gehört auch ein riesiger Steinbruch, aus dem hervorragende Kalksteinblöcke gefördert werden. Die Wälder bergen prächtiges Holz in großer Menge und die Höfe erwirtschaften einen beachtlichen Reichtum. Gehörte diese Grafschaft uns, Philipp? So könnten wir unsere Kathedrale bauen. Ist das etwa euer Ernst? In der Tat. Machen wir uns auf den Weg. Übermorgen erwartet uns der König. Was treiben die zwei nur hier? Aus seinem Versteck hinter den Zinnen des nächsten Wachturms beobachtete William Hamley die beiden Gottesmänner. Er kannte den einen wie den anderen. Der große Schlanke, der mit seiner spitzen Nase und seinem schwarzen Mantel wie ein Amselmännchen aussah, war der neue Bischof von Kingsbridge. Der kleine Energische mit dem kahlrasierten Schädel und den hellblauen Augen war Prior Philipp. Bestimmt schmieden die beiden ein Komplott. Doch er war nicht gekommen, um Walleran und Philipp heimlich zu beobachten. Seine Neugier galt vielmehr Aliena. Keiner außer ihm hatte einen Gedanken an die Kinder des eingekerkerten Grafen Bartholomäus verschwendet, und so waren sie unbemerkt, wie sie glaubten, nur in Begleitung ihres Haushofmeisters Matthew in die Burg zurückgekehrt. William aber hatte sie aufgespürt. Aliena zerrte an seinem Gemüt seit dem Tag, an dem sie ihn zum ersten Mal zurückgewiesen hatte. Ich mag dich nicht, weil du selbstsüchtig, langweilig und entsetzlich dumm bist. Das ist jetzt gut sein. Ich kann dich nicht ausstehen. Ich hasse dich. Ich verabscheue dich. Deshalb werde ich dich nicht heiraten. Nie und nimmer. Sein Verlangen wurde so stark, dass er sie unbedingt sehen musste, in Fleisch und Blut. Immer häufiger ritt er im Morgengrauen nach Earl's Castle. Er hatte ein Versteck gefunden, von dem aus sich ein guter Überblick über den Wohnturm und den oberen Burghof bot. Manchmal vergingen Stunden, bis er Aljena zu Gesicht bekam. Wenn sie dann endlich erschien, wurde ihm der Hals trocken und die Handflächen feucht und sein Herzschlag beschleunigte sich. William hatte sie beim Flechten ihrer Haare beobachtet, hatte sie tanzen und wie ein kleines Kind die Tauben von den Wallanlagen scheuchen sehen. Eines Nachmittags im Sommer, er lag schon seit dem frühen Morgen auf der Lauer, war sie zum Brunnen gegangen, hatte einen Eimer Wasser heraufgezogen und ihre Kleider abgelegt, um sich zu waschen. William erregte diese Erinnerung so sehr, dass er sich auf der Stelle Erleichterung verschaffen musste. Über der Burg mit ihren drei Bewohnern hatte noch bis zum frühen Morgen eine seltsam verwunschene Stimmung gelegen, deren Zauber nun durch das Erscheinen der Kirchenmänner verflogen war. Was wohl Mutter dazu sagen wird? William beschloss, Aljena an diesem Tag allein zu lassen. Er wollte nach Hause reiten und Bericht erstatten. Nach zwei Tagen strengen Ritz trafen Walloran und Philip in Winchester ein. Sie gingen ohne Umwege zur Kathedrale. Dort angekommen, trennten sie sich. Walloran begab sich zur Residenz des Bischofs. Philip wollte dem Prior seine Referenz erweisen und um ein Nachtlager im Dormitorium nachsuchen. Am nächsten Morgen begab sich Philip zum bischöflichen Palast. Als er den Saal betrat, sah er Walloran und Bischof Henry auf der anderen Seite des Saals speisen. Guten Morgen. Das ist mein Prior. Philip von Gwynedd, ehrwürdiger Herr Bischof. Ja, Prior von Kingsbridge, na prächtig. Viel zu sagen werdet ihr heute nicht haben, Philip. Überlasst das Reden uns. Überlasst das Reden mir. Wenn der König euch etwas fragt, gebt ihm einfache Antworten und schmückt die Dinge nicht so sehr aus. Der König begreift euren Wunsch nach einer neuen Kirche auch ohne viel Heulen und Zähneklappern. 20 oder 30 Personen befanden sich außer ihnen im Königssaal. Fast ausschließlich Männer. Es war ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus Rittern, Priestern und wohlhabenden Bürgern. Plötzlich wurde Philip einer besonderen Gruppe gewahr. Am Feuer stand Percy Hamley und unterhielt sich mit seiner hässlichen Frau und seinem verrohten Sohn. Seht ihr da drüben? Ja, ich sehe sie. Philip empfand die Anwesenheit der Hamleys als bedrohlich. Vater und Sohn waren einander sehr ähnlich. Wohlgenährt, mit strohgelbem Haar und sturem Blick. Die Frau hingegen sah aus wie eine jener Dämonen, die auf Höllendarstellungen die Armsünder quälen. Ununterbrochen fingerte sie mit skelettdürren Händen an den entstellenden Geschwüren in ihrem Gesicht herum. Dann wurden Philipp und die Bischöfe endlich zum König vorgelassen. Der König saß in einem großen, mit Fellen bedeckten Holzsessel neben der Feuerstelle. Bischof Henry trat vor den König und verneigte sich. Guten Morgen, Stefan. Henry, mein treuer Bruder. Mein Herr und König. Walloran Bigod, der neue Bischof von Kingsbridge. Du erinnerst dich? Ja, ja, aber wer ist das? Das ist mein Prior. Philip von Gwynedd, Prior von Kingsbridge, mein Herr und König. Tretet vor, Vater Prior. Ihr scheint euch zu fürchten. Was bedrückt euch so? Mich bedrückt, dass ich keine saubere Kutte besitze. Nun, das soll euch nicht weiter betrüben. Mir ist's lieber, wenn ein Mönch wie ein Mönch aussieht und nicht wie ein König. Ich hörte von dem Brand. Wie kommt ihr denn jetzt zu Rande? Am Vorabend des Brandes sandte Gott uns einen Baumeister. Er hat den Kreuzgang sehr schnell wieder instand gesetzt. Der Gottesdienst findet in der Krypta statt. Er hat auch schon Pläne für eine neue Kirche gezeichnet. Deshalb habe ich Prior Philip und Bischof Wollen mitgebracht. Für ein Vorhaben dieser Größenordnung hat weder das Kloster noch die Diözese genügend finanzielle Mittel. Die Krone auch nicht, mein lieber Bruder. Gib doch der Diözese die Ländereien des Grafen von Shiring. Ich hätte nichts dagegen, nur Ich habe die Grafschaft gerade vorhin Percy Hamley so gut wie versprochen. So gut wie? Davon weiß ich gar nichts. Wie konntest du... Wie dem auch sei, es war Percy und nicht der Heilige Geist, der unter Einsatz von Leib und Leben die Burg des Grafen angriff und den Verräter festnahm. Dein erster Dank sollte Gott gelten, nicht den Menschen. Schließlich verdankst du deine Krone ihm. Versuche nicht, mich unter Druck zu setzen. Mein Herr und Gewiss König, nicht. Ich danke euch für eure Bereitschaft, noch einmal über die Zukunft der Grafschaft Shireen nachzudenken. Und harre andächtig eure Entscheidung. Stefan zögerte einen Moment. Es war, als hege er den Verdacht, man wolle ihm das Wort im Munde umdrehen. Ich danke euch allen für euren Besuch. Wann können wir mit deiner Entscheidung rechnen? Übermorgen. Philipp verbrachte den Nachmittag in der Bibliothek der Priorei von Winchester. Doch konnten ihn deren Schätze kaum ablenken. Er betrachtete ein Buch, ohne darin zu lesen. Unablässig kreisten seine Gedanken. Im Außenhof steht jemand, der mit euch sprechen möchte, Vater. Wer? Regan Hamley. Langsam umrundete Philipp den Kreuzgang und versuchte sich zu sammeln. Was wollt ihr von mir? Närrischer Mönch, wie könnt ihr nur so dumm sein? Ich bin der Prior von Kingsbridge und ihr redet mich gefälligst mit Vater an. Bitte sehr, Vater. Doch nun sagt mir, was in euch gefahren ist, dass ihr euch von diesen beiden gierigen Bischöfen so benutzen lasst. Drückt euch verständlich aus. Bei solchen Einfallspinseln wie ihr einer seid, ist das gar nicht so leicht. Aber ich werd's versuchen. Die niedergebrannte Kirche ist für Wollongham nur ein Vorwand, sich die Ländereien der Grafschaft Shireen unter den Nagel zu reißen. Ist das verständlich genug? Die Einkünfte aus den Ländereien sollen zur Finanzierung der neuen Kathedrale herangezogen werden. Für viele Bischöfe wäre eine schöne Kathedrale in der Tat das Allerwichtigste. Walloran setzt hingegen andere Prioritäten. Wenn Walloran mich wirklich täuschen will, warum hat er mich dann mitgenommen? Vielleicht hätte der König Zweifel an seiner Aufrichtigkeit gehabt. Aber mit euch? Ihr seht ja so jämmerlich aus in eurer verdreckten Kutte. Der König bemitleidet euch ja geradezu. Ich könnte euch den Beweis für die Richtigkeit meiner Worte liefern. Vorausgesetzt, ihr seid bereit, einen halbtägigen Ritt auf euch zu nehmen. William Hamley war es, der am nächsten Morgen im Außenhof des Klosters auf Philipp wartete. Es war ein trüber, grauer Morgen. Die beiden verließen Winchester und ritten zu Bischof Wallerans Palast. William schlug auf den ersten Meilen ein forsches Tempo an und zu Philipps Erstaunen ritt er am Sitz des Bischofs vorbei. Bald kamen sie zu einer Art Erdwall. Es war zweifelsohne eine Baustelle. Doch sie stand verwaist. Walloran lässt sich eine Burg bauen. Nach schnellem, fleißigem Beginn sind die Arbeiten plötzlich eingestellt worden. Allem Anschein nach ist Walloran das Geld ausgegangen. Dass Walloran der Bauherr ist, steht außer Zweifel, oder? Glaubt ihr etwa, Walloran Bigot würde jemand anderem gestatten, in unmittelbarer Nähe seines Palasts eine Burg zu errichten? Philipp fühlte sich erniedrigt und verletzt. Jetzt war alles kristallklar. Bischof Walloran strebte nach dem Besitz der Grafschaft Shireen, weil er eine Burg bauen wollte. Es ging ihm nicht um die Kathedrale. Er, Philipp, diente lediglich als Mittel zum Zweck. Ihr wollt, dass ich euch zum Prior von Kingsbridge mache? Ich will, dass ihr mich zum Bischof macht. Diese verlogenen Bischöfe haben euch zum Narren gehalten. Halt deinen Mund, Bursche! Du sprichst von den heiligen Priestern Gottes. Noch ein Wort und du wirst brennen. Das verspreche ich dir. William erbleichte vor Angst. Philipp gab seinem Pferd die Sporen. Er dachte über die Absichten der Hamleys nach. Sie wollen einen Keil zwischen mich und Walloran treiben. Ist die umstrittene Grafschaft ihnen zufällt wie eine reife Frucht. Doch ich lasse mich vor keinen Karren spannen. Weder vor ihren, noch vor einen anderen. Als sie wieder in Winchester ankamen, hatte Philipp einen Plan. William war dem Prior schweigend gefolgt. Philipps Wutausbruch und die Androhung der Hölle hatten alle Häme und Arroganz in seinem Gesicht gelöscht. Bringt mich zu eurer Mutter und zu Sir Hamley. Ich dachte, ihr wolltet sogleich zu Bischof Waller. Verschont mich mit euren Gedanken. Er war nun bereit für die Auseinandersetzung mit den Hamleys. Lange genug hatte er sich zurückgehalten. Prior Philipp? Nun, Mönch, hatte ich recht? Törichtes Weib! Ärger, als ihr es getan habt, kann der Mensch kaum irren! Was? Ihr bildet euch ein, ihr könntet mich mit Wollen entzweien. Aber? Ihr habt versagt, Regan. Jetzt stehen euch noch zwei Wege offen. Entweder ihr bleibt hier sitzen und erwartet Ergeben des Königs Beschluss. Vielleicht habt ihr ja Glück und er ist euch morgen Vormittag gewogen. Und der andere Weg? Ein Kompromiss zwischen eurer Familie und meinem Kloster. Wir teilen die Grafschaft untereinander auf und sorgen dafür, dass Wollen leer ausgeht. Wir gehen gemeinsam zum König, sagen ihm, dass wir einen Kompromiss geschlossen haben und lassen ihn absegnen, bevor die Bischöfe etwas dagegen unternehmen können. Im Grunde ist das eure einzige Chance. Ihr habt gar keine andere Wahl. Die Grafschaft aufteilen. Wie? Ich biete euch die bessere Hälfte. Was soll das heißen, die bessere Hälfte? Was ist wertvoller, urbares Land oder Wald? Mit Gewissheit urbares Land. Ja. Gut, ihr sollt das Ackerland haben. Ich nehme den Wald. Das heißt, ihr wollt das Holz für eure Kathedrale. Ganz recht. Was ist mit Wiesen und Weiden? Was wollt ihr haben, die Vieh- oder die Schafweiden? Die Viehweiden. Einverstanden. Dann nehme ich die Schafzuchten in den Hügeln. Wollt ihr die Einkünfte von den Märkten oder den Steinbruch? Die Märkte. Angenommen, wir wollen den Steinbruch. Wollt ihr aber nicht, oder? Nein, wir nehmen die Märkte. Ich brauche einen Wald für die Jagd. Ein Graf muss über eigene Jagdgründe verfügen. Jagen könnt ihr dort. Ich will bloß das Holz. Einverstanden. Wenn es meinem Gemahl so gefällt. Ja, ja. Sir, könnt ihr heute Abend noch beim König vorsprechen? Wenn ich einen guten Grund dafür habe, ja. Percy Hamley überbrachte den Vorschlag noch am selben Abend. Der König wollte seine Entscheidung am nächsten Morgen bekannt geben. Die Hamleys waren schon da, als Philipp eintraf. König Stefan stand mit ihnen vor dem Kamin. Dann kamen auch Walleran und Henry in den Audienzsaal. Hört mein Urteil. Mein treuer Untertan Percy Hamley wird mit dem heutigen Tag Graf von Shiring. Aus dem Besitz seines Vorgängers erhält Graf Percy die Burg sowie alles urbare Land und die Viehweiden in der Ebene. Percy trat vor und kniete vor dem König nieder. Der König legte seine Hände auf Percys Haupt. Ich schwöre bei allem, was heilig ist, euer getreuer Lehnsmann zu sein und euch gegen jedermann zu verteidigen. Alle anderen Ländereien aus dem Besitz des ehemaligen Grafen übereigne ich der Priorei von Kingsbridge zum Zwecke des Baus einer neuen Kathedrale. Das Gesicht Walleran Bigots war von Wut und Verzweiflung gezeichnet. Die Priorei Kingsbridge erhält darüber hinaus das Recht, im gräflichen Steinbruch in unbegrenzter Menge Steine für den Kathedralenbau zu entnehmen. Desgleichen ist sie ermächtigt, in den gräflichen Wäldern Holz zu schlagen. Wie ich vernommen habe, sind sich beide Seiten bereits einig? Jawohl, mein Herr und König. Jawohl, mein Herr und König. Philipp war zufrieden. Zwar sollten der Steinbruch und die Waldungen in den Besitz der Priorei übergehen und für Percy war lediglich das Jagdrecht vorgesehen, aber so wesentlich waren die Veränderungen nun auch wieder nicht. Ehrwürdiger Herr Bischof. Ich schwöre euch hoch und heilig, dass ihr eure Kirche niemals bauen werdet. Als die Burg Earl's Castle in Sicht kam, konnte William Hamley seine Erregung kaum noch zügeln. Es war am Tag nach der Entscheidung des Königs. In Kürze würde er Aljena wiedersehen. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel wollte er sie treffen und ihr einen vernichtenden Schlag versetzen. Bleigraue Wolken bedeckten den Himmel und berührten fast die Zinnen der Burg. Umso besser. Ich werfe sie in ein Unwetter hinaus. Sie saßen ab und führten die Pferde behutsam über die Zugbrücke. Sie banden die Tiere mit langer Leine an und ließen sie grasen. Da kein Stall mehr vorhanden war, verstauten sie ihre Sättel in der Kapelle. Dann stiegen sie die Treppe zum großen Saal empor und weiter zu den Kammern im oberen Stock. Still, Walter! Ich will, dass Ihnen der Schreck in alle Glieder fährt. William lächelte und weidete sich an dem hübschen Bild. Aljena und Richard, ihr jüngerer Bruder, saßen bei einem Spiel. Hinter Aljena stand Matthew und blickte ihr über die Schultern. Was willst du hier? Ich wohne hier. Was willst du hier? Diese Burg gehört dem Grafen von Shiring. Sag, was du willst und dann verschwindet. Der Graf von Shiring ist mein Vater. Ich habe es geahnt. Mein Vater wurde gestern Morgen in Winchester vom König zum Grafen von Shiring ernannt. Die Burg gehört uns. Und bis zur Ankunft meines Vaters bin ich der Burgherr. William setzte sich an den Tisch, während Aljena neben ihrem Bruder Platz nahm. Wie alt bist du, Richard? 14. Und wie alt bist du? 17. Hey, fein. Die ganze Familie kann ja zählen. Bist du noch Jungfrau, Aljena? Na. Natürlich. Unvermittelt streckte William den Arm aus. Aljenas Brust füllte seine große Hand. Derb packte er zu. Aljena zuckte zurück. Zu spät fuhr Richard dazwischen und schlug den Arm zur Seite. Er hätte William keinen größeren Gefallen tun können. Wie der Blitz schoss er vom Stuhl hoch und schlug Richard die Faust ins Gesicht. Rühr ihn nicht an! Matthew ging zu ihm und nahm ihm sanft die Hände vom Gesicht. Ihr solltet sie nicht aufregen. Bring uns Wein. Sofort, Herr. Nicht du. Sie. Aljena stand auf und nahm den Krug. Als sie sich über den Tisch lehnte, langte William mit raschem Griff unter den Saum ihrer Tunika und ließ seine Finger die schlanken Beine hinaufgleiten. Aljena drehte sich blitzschnell um die eigene Achse und ließ den schweren Weinkrug auf seinen Schädel niederfahren. Mit der linken Hand gelang es William, den Schlag zu parieren. Am Rande seines Blickfelds sah er, wie Richard aufsprang. Nachdem William der ersten wütenden Attacke Richards ausgewichen war, versetzte er ihm einen ganzen Hagel von Schlägen auf Augen und Nase. William, Achtung! William wirbelte herum und sah Matthew mit gezücktem Messer auf sich zukommen. Doch ehe Matthew zustechen konnte, hatte Walter ihn erreicht und rammte ihm seinen langen, spitzen Dolch in den Rücken. William packte den Kragen von Aljenas Tunika. Ein scharfer Ruck genügte und die Tunika riss der Länge nach entzwei. Aljena schrie und versuchte vergeblich, ihren Körper zu bedecken. William zog sie an sich und biss in die weiche Haut ihres Nackens, bis er Blut schmeckte. Halt den Jungen fest! Nichts in der Welt konnte ihn jetzt noch zurückhalten. Er versuchte, Aljena zur Botmäßigkeit zu zwingen. Aber es gelang ihm nicht. Schneid dem Burschen ein Ohr ab, Walter! Nein! Lasst ihn in Frieden. Tut ihm nicht mehr weh. Also dann, Beine auseinander. Sie starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. William genoss ihre Pein. Walter zog sein Messer, hielt es an Richards rechtes Ohr und schnitt dem Jungen nach kurzem Zögern mit einer fast zärtlich wirkenden Bewegung das Ohrläppchen. Ah, aufhören! Ich tu's. Der Sturm tobte fast die ganze Nacht hindurch und flaute erst kurz vor dem Morgengrauen ab. Die plötzliche Stille weckte Tom Bilder auf. Vielleicht haben wir einen klaren Morgen. Den ersten richtigen Sonnenaufgang nach endlosen, wolkenverhangenen Wochen. Er erhob sich und öffnete die Tür. Mit dem Fuß stieß er seinen Sohn an. Aufwachen, Alfred. Die Sonne geht bald auf. Pass auf, dass du nicht deine Schwester wächst. Ja, Vater. Komm. Der schwarze Himmel hellte langsam auf, als sie die große Freifläche vor der Kathedrale überquerten. Philipp war bereits an Ort und Stelle. In einen schweren Mantel gehüllt, kniete er auf dem feuchten Boden und betete. Ihre Aufgabe bestand darin, eine Gerade festzulegen, die genau in Ost-West-Richtung verlief und die Achse der neuen Kathedrale bilden sollte. Am Ostende des Bauplatzes hatte Tom eine Eisenstange in den Boden gerammt, die an ihrer Spitze eine kleine, nadelöhrartige Öse trug. Der Stab war mannshoch und die Öse befand sich in Augenhöhe. An diesem Morgen sollte nun eine zweite Stange aufgestellt werden, und zwar genau in westlicher Richtung, am gegenüberliegenden Ende der künftigen Kathedrale. Endlich schob sich die rote Sonnenscheibe über die Mauerkrone. Tom stellte sich so, dass er den Rand der Sonnenscheibe durch die Öse sehen konnte. Dann drückte er das zugespitzte Ende der Stange in die feuchte Erde. Perfekt. So ist es. Wisst ihr, was wir heute für einen Tag haben? Freitag. Es ist darüber hinaus der Tag des heiligen Adolphus. Gott schickte uns diesen Sonnenaufgang, damit wir die Lage der neuen Kathedrale am Tag unseres Heiligen bestimmen konnten. Ist das nicht ein gutes Zeichen? Ja, in der Tat. Es ist ein sehr gutes Zeichen. Aljena war fest entschlossen, nicht mehr daran zu denken. Sie hockte mit dem Rücken zur Wand auf dem kalten Steinfußboden der Kapelle und starrte in die Finsternis. Als William endlich von ihr abgelassen hatte, war er über die Speisen und Getränke hergefallen. Die Geschwister hatten die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und waren aus dem Zimmer geflüchtet. Richard hockte mit deutlichem Abstand zu seiner Schwester ebenfalls auf dem Boden. Sie sehnte sich danach, von einem liebevollen Menschen in die Arme genommen und getröstet zu werden. Aber Richard tat, als hätte sie etwas unsagbar Schändliches verbrochen. Und das Schlimmste daran war, dass sie selbst genauso empfand. Am liebsten wäre sie an dieser Wand sitzen geblieben, bis sie erfroren oder verhungert wäre. Doch von nun an würde Aljena sich um Richard kümmern müssen. Also erhob sie sich langsam. Wir müssen hier verschwinden, bevor William und sein Reitknecht erwachen. Was machst du da? Dies war Vaters Geheimversteck. Er hat's mir verraten. Zum Vorschein kamen ein großes Schwert samt Scheide und Gürtel und ein langer Dolch. Richard schlang sich den Gürtel um die Mitte. Aljena betrachtete den Dolch. Die Einsicht, dass sie die tödliche Klinge zu ihrem eigenen Schutz brauchte, ließ sie noch deutlicher fühlen, wie vollkommen verlassen sie war. Aljena steckte die Klinge in ihren Ärmel. Wir müssen weg, und zwar schleunigst. Aljena machte auf dem Boden der Kapelle zwei Sättel aus. Einer von mittlerer Größe, der andere von wahrhaft riesigen Ausmaßen. Sie konnte sich lebhaft vorstellen, wie William und sein Reitknecht tags zuvor schon voller Erregung die Sättel achtlos in die Kapelle geworfen hatten, bevor sie in den Wohnturm geeilt waren. Worauf warten wir noch? Wir nehmen ihre Pferde. Die bringen uns um. Sie werden uns nicht erwischen. Sie können uns nur einholen und töten, wenn wir ihnen die Pferde hier lassen. Und wenn sie uns erwischen, bevor wir uns aus dem Staub machen können? Wir müssen uns eben sputen. Den Renner satteln wir zuerst. Er sieht ein bisschen freundlicher als das Schlachthaus aus. Hol seinen Sattel. Den Umgang mit Pferden waren die Geschwister von Kindesbeinen an gewohnt. Ruhig. Versuch es jetzt mit dem Sattel für den Großen. Beruhigend tätschelte sie seinen mächtigen Hals, während Richard den Riesensattel hochhiefte und festzuckte. Ganz brav jetzt. Es gelang ihm mit großer Mühe, sich auf das riesenhafte Tier zu schwingen. Aljenas Herz raste. Sie rannte zu ihrem Pferd hinüber und nestelte mit kalten Fingern am Knoten des Sattels herum. Nun mach schon, Ellie. Sie können jeden Augenblick aufwachen. Aljena schwang sich endlich auf den Hengst. Kaum war sie aufgesessen, tat ihr alles weh. Und sie konnte sich nur mit größter Mühe im Sattel halten. Oh nein! Aljena warf einen Blick über die Schulter und sah William mit seinem Reitknecht hinter ihm herrennen. Richards Pferd schlug einen Galopp an. Das wirst du bereuen. Aljena sah aus den Augenwinkeln eine Männerhand nach ihren Sattelgurten greifen, doch im Nu war sie wieder verschwunden. Wir entkommen ihnen! Eine Welle der Erleichterung überflutete sie. Doch dann stellte sich der Schmerz wieder ein. Ich will nicht daran denken. Will nicht daran denken. An nichts. An nichts. An nichts. Die Burg lag bald eine Meile hinter ihnen und sie war nicht ganz sicher, ob sie wirklich zwei Gestalten wahrnahm, die auf der Zugbrücke standen und ihnen nachsahen. Vielleicht war es nur Einbildung. Denen steht ein langer Fußmarsch, bevor ihr sie Ersatzpferde auftreiben können. Wo wollen wir hin? Ja, wohin wollten sie eigentlich? Und was sollten sie tun? Sie hatten nichts zu essen und zu trinken. Sie hatten nicht einmal Geld. Wo wollen wir hin? Nach Winchester. Wir werden dem König ein Bittgesuch stellen. Ja, und wenn wir erst berichten, was William und sein Reitknecht vorige Nacht getan haben, dann wird der König Halt den Mund! Kein einziges Wort darüber. Wir werden niemandem davon erzählen. Niemandem. Niemals. Nie und nimmer. Aljena und Richard waren seit dem Morgen ununterbrochen im Sattel gewesen. Am Abend trauten sie sich endlich, eine Rast zu machen. Sie hielten an einer Hütte im Wald. Jemand zu Hause? Na, wen haben wir denn da? Meine Kleine. Ein schmutziger, bärtiger Mann war in der Tür erschienen. Er war von Kopf bis Fuß in braunes Leder gekleidet und hielt eine Laterne in der Hand. Ich bin die Tochter des Grafen von Shiring. Ich bin der Jagdpfleger hier. Der Knabe ist dein Bruder? Jawohl. Wie heißt du? Brian. Habt ihr vor, die Nacht hier zu verbringen? Ja. Ganz allein? Ja, wir wären dir sehr dankbar. Geben können wir dir nichts, um die Wahrheit zu sagen, wir haben kein Geld. Aber eines Tages kommen wir zurück und zeigen uns erkenntlich. Ihr sagt, ihr habt kein Geld? Du zweifelst an meinen Worten? Oh nein, mir ist klar, dass ihr von Adel seid. Das erkenne ich an eurem Gebaren. Meine Frau wird euch mit Freuden bewirten. Außerdem habe ich ein warmes Nebengebäude, wo ihr schlafen könnt, falls ihr lieber allein seid. Eine Frau trat jetzt in die Tür. Sie war klein und hatte einen bräunlichen Teint. Folgt meiner Frau hinein, ich kümmere mich um die Pferde. Das Haus war voller Rauch und dumpfer Gerüche, aber warm. Als die Frau Richards Gesicht im Licht sah, erschrak sie. Was ist euch zugestoßen? Uns sind etliche Missgeschicke widerfahren. Wir sind auf dem Weg zum König. Ich verstehe. Ich zeige euch jetzt die Scheune, in der ihr schlafen könnt. Kommt mit. Frau, eine dringende Bitte habe ich noch. Kannst du mir ein altes Gewand geben? Ich habe nichts an unter diesem Umhang. Ich schau mal nach, was ich finden kann. Brian, zeig uns den Weg. Er führte sie um das Haus herum und quer durch einen Gemüsegarten. Das unstete Licht seiner Laterne ließ eine Holzhütte erkennen. Eher einen Schuppen denn eine Scheune. Seht es euch an. Schaut, ob es euch behagt. Bring die Laterne, Ellie. Algina drehte sich um und wollte dem Jagdpfleger die Laterne abnehmen. Im gleichen Augenblick gab er ihr einen kräftigen Stoß. Sie stürzte durch die offene Tür. Die Tür schlug zu und es wurde dunkel. Was war das, Ellie? Ellie, warum hat er das getan? Ich weiß es nicht. Sie hatte nicht mehr die Kraft, sich aufzuregen oder wütend zu werden. Dies war das Verlies des Jagdaufsehers, in dem er Rechtsbrecher einsperrte, bevor sie dem Vogt vorgeführt wurden. Hier kommen wir nicht raus. Oh Gott. Wir sitzen hier fest, bis er uns freilässt. Nach einer Weile legten sie sich Rücken an Rücken nieder. Sie glaubten, sie wären viel zu zerschlagen, verängstigt und angespannt, um Schlaf zu finden. Doch außerdem waren sie noch vollkommen erschöpft. Und so versanken sie schon nach wenigen Augenblicken in einen heilsamen Schlummer. Zieht das an und macht euch aus dem Staub. Es war Morgen. Anstatt des Jagdaufsehers stand dessen Frau in der Tür. Sie reichte Aljena ein altes Kleid. Dazu gab sie ein paar abgetragene und viel zu große Holzschuhe. Darin kann ich nicht reiten. Ihr werdet nicht reiten. Wieso nicht? Er hat euch die Pferde genommen. Wo hat er sie hingebracht? Er wird wohl auf dem Weg nach Shiring sein und sich erkundigen, ob aus euch noch mehr herauszuschlagen ist als der Preis eures Pferdefleisches. Und warum lässt er uns dann gehen? Weil es mir nicht gefiel, wie er euch ansah, als ihr ihm sagtet, dass ihr nackt unter dem Umhang seid. Wahrscheinlich versteht ihr das erst, wenn ihr eine verheiratete Frau seid. Aber jetzt fort mit euch. Ich danke dir für das Kleid. Der Frau lag nichts an ihrem Dank. Sie wies auf den Pfad. Nach Winchester geht's da lang. Die Geschwister schritten von dann, ohne noch einmal zurückzublicken. Aljena hatte noch nie Holzschuhe getragen. Menschen ihres Standes trugen nur Lederstiefel oder Sandalen. Aber auf dem kalten Boden waren sie besser als nichts. Ellie, warum geschehen uns nur so schreckliche Dinge? Wir werden von nun an niemandem mehr über den Weg trauen. Nie wieder werden wir jemandem den Rücken zukehren. Nie wieder will ich die Gastfreundschaft eines Fremden annehmen. Nie mehr werde ich meine Türe nachts unverschlossen lassen und mich nie wieder durch Freundlichkeit in das Licht führen lassen. Jedes Mal, wenn sie Leute auch nur von Ferne sahen, stahlen sie sich in den Wald und versteckten sich, bis die Leute an ihnen vorbeigezogen waren. Gegen Mitte des Nachmittags hatten sie sich ihrem Ziel bis auf wenige Meilen genähert. Da trat plötzlich ein Mann aus dem Gebüsch. und stellte sich ihnen in den Weg. Es war zu spät, um sich zu verstecken. Nicht stehen bleiben! Wen haben wir denn da? Ein fetter Kerl mit rotem Gesicht blockierte den Weg. Er schob einen mächtigen Bauch vor sich her und trug eine schwere Keule bei sich. Lass uns in Ruhe. Wir haben selbst nichts. Da bin ich nicht so sicher. Das sieht mir ganz nach einem feinen Schwert aus. Und ist bestimmt ein paar Schilling wert. Es gehört aber mir. Der Fettwanst holte zum Schlag aus. Doch Richard duckte sich flink. Urplötzlich war es mit Alinas Selbstbeherrschung vorbei. Sie war wie von Sinnen. Im Nu hatte sie den Dolch aus dem Ärmel gezogen. In Ruhe, du Schocke. Die traf ihn wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Du hast ihn entdolcht, Ellie. Du hast es ihm gezeigt. Töte ihn. Wie bitte? Töte ihn. Gib ihm den Gnadenstoß. Mach ihn kalt. Wieso denn ich? Weil du dich wie ein kleiner Junge aufführst, aber ich brauche einen Mann. Und weil du mit deinem Schwert nie etwas anderes als imaginäre Kriege ausgefochten hast. Irgendwann musst du es lernen. Was ist los mit dir? Wovor hast du Angst? Er stirbt sowieso. Er kann dir nichts mehr tun. Los, zieh dein Schwert. Du brauchst die Übung. Töte ihn. Wie denn? Bitte, bitte, bitte. Woher soll ich das wissen? Schlag ihm den Kopf ab oder stich ihm ins Herz, egal wie. Hauptsache, du bringst ihn zum Schweigen. Ich kann nicht. Wenn du es nicht tust, dann lasse ich dich im Stich. Das schwöre ich dir bei allem, was mir heilig ist. Die Waffe war schwer und die Klinge scharf und trennte mehr als die Hälfte des feisten Halses vom Rumpf. Beide Geschwister waren überwältigt von ihrer Tat. Am nächsten Morgen trafen Alina und ihr Bruder Richard am Palast von Winchester ein. Am Fuß der Treppe, die zum Wohnturm des Palastes hinaufführte, stand ein bulliger, graubärtiger Wachboss. Lass uns durch. Wir wollen dem König ein Bittgesuch stellen. Mach, dass du wegkommst. Geh mir aus dem Weg, Wachmann. Ich bin die Tochter des Grafen von Shiring und mein Bruder ist sein Sohn. Lass uns also durch, sonst wirst du den Rest deiner Tage in einem Verlies dahin vegetieren. Du kannst kein Gesuch an den König richten, weil er gar nicht hier ist. Er ist in Westminster. Sagtest du, der Graf von Shiring ist dein Vater? Ja. Weißt du etwas über ihn? Er ist im Gefangenenhaus der Burg. Das Gefängnis war ein baufälliges Haus aus Stein. Vor ihnen ging eine hübsche Frau mittleren Alters hinein. Alina und Richard folgten ihr. Im Innern war es düster. Es roch nach abgestandenem Schmutz und Moder. In der Mitte des Raumes brannte ein Feuer auf dem nackten Boden. Ein großer, einfältig wirkender Mann fegte den Raum und schaute dann grinsend zu der Frau auf, die kurz vor Alina und Richard eingetreten war. Guten Morgen, Mac. Morgen. Er ließ sich einen Penny von ihr geben. Hier. Dann erst nahm er die beiden Kinder wahr. Was wollt ihr hier? Ich will meinen Vater besuchen, den Grafen von Shiring. Er heißt jetzt schlicht und einfach Bartholomäus. Wo ist er? Wie viel Geld hast du denn? Ich habe gar keins, deshalb solltest du dir erst gar keine Hoffnung auf ein Schmiergeld machen. Wenn du kein Geld hast, kannst du deinen Vater nicht besuchen. Ich werde mir einen Penny beschaffen und ihn dir so schnell wie möglich bringen. Willst du uns nicht gleich zu meinem Vater lassen? Nur für einen Augenblick. Erst den Penny. Ich zahle für sie. Hier hast du deinen Penny. Danke, Madame. Schon in Ordnung. Geht nun zu eurem Vater. Alina lugte ängstlich in die Dunkelheit. Er ist da drin. Genau vor euch. Heb den Riegel hoch, Richard. Wer da? Vater? Alina? Bist du es? Ihr stockte der Atem. Alina? Er war kaum wiederzuerkennen. Er sah aus wie ein Skelett. Er starrte vor Dreck. Du bist es. Seine Kleider waren zu Lumpen zerfallen. Alina umarmte ihren Vater. Wein doch nicht. Nicht jetzt, wo du deinen Vater so glücklich gemacht hast. Dieser große junge Mann ist mein Richard? Ja, Vater. Oh, Richard, wie groß du geworden bist. Hast du schon einen Bart? Er sprießt schon ein bisschen, aber er ist noch sehr spärlich. Geht's euch beiden gut? Wo lebt ihr jetzt? Wie seid ihr zurechtgekommen? Sie haben mir nicht das Geringste über euch berichtet. Das war die ärgste Folter, die sie sich ausdenken konnten. Aber ihr scheint wohl auf zu sein, gesund und munter. Uns geht es gut, Vater. Wir sind gekommen, um den König zu ersuchen, gewisse Vorkehrungen für uns zu treffen. Zwecklos. Er wird keinen Finger für euch rühren. Was sollen wir denn tun? Ich habe etwas Geld versteckt. In der Geldkatze unter meinem Hemd hatte ich 50 Goldstücke. Und die übergab ich einem Priester. 50 Goldstücke? Welchem Priester? Vater Ralph von der St. Michaeliskirche am Nordtor. Was sollen wir anfangen, wenn wir das Geld haben? Wir müssen dich frei bekommen. Ich komme hier nicht mehr raus. Daran ist überhaupt nicht zu denken. Aber wir können dich doch nicht einfach deinem Schicksal überlassen. Eure liebe Mutter hatte eine Schwester, eure Tante Edith. Sie lebt mit ihrem Mann, einem Ritter, in dem Dorf Huntley, an der Straße nach Gloucester. Dort geht hin. Was sollen wir dort tun? Richard wird Schildknappe seines Onkels und die Fertigkeiten des Rittertums erlernen. Und du wirst bis zu deiner Verheiratung Tante Ediths Kammerzofe sein. Und bevor ihr geht, werdet ihr mir beide einen Eid schwören. Richard, gib mir dein Schwert. Knie dich hin. Leg deine Hand auf das Heft. Schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass du nicht eher ruhen wirst, als bis du Graf von Shiring und Herr über alle Ländereien bist, über die ich einst gebot. Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen. Nun du, schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, dass du für deinen Bruder Richard Sorge tragen wirst, bis er sein Gelübde erfüllt hat. Das also war ihr bestimmt. Richard sollte Vater rächen. Und sie hatte sich um Richard zu kümmern. Ihr Lebensweg wurde unwiderruflich vorherbestimmt. Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, dass ich für meinen Bruder Richard Sorge tragen werde. Gut, von nun an braucht ihr nie wieder hierher zu kommen. Ihr geht jetzt am besten. Jetzt schon? Ja. Hier herrscht nichts als Verzweiflung, Fäulnis und Tod. Nun, da ich weiß, dass es euch gut geht und ihr mir versprochen habt, zurückzugewinnen, was uns zusteht, bin ich zufrieden. Lebe wohl, liebster Vater. Lebe wohl, Vater. Gott segne euch und helfe euch, euer Gelübde zu erfüllen. All jener drehte sich auf der Schwelle noch einmal um und warf einen letzten Blick auf ihn. Dann durchquerte sie den Vorraum und stolperte ins Freie. Die Frau, die ihn mit dem Penny ausgeholfen hatte, wartete auf der Straße. Du sitzt in der Patsche, ja? Ja. Du armes Ding. Meine Annie wäre jetzt in deinem Alter, wenn sie noch lebte. Habt ihr heute schon was gegessen? Nein. Dann kommt ihr besser zu mir nach Hause. Dort gibt's Brot und Fleisch. Danke. Du bist sehr gütig. Das haben wir bislang noch kaum erlebt. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Nicht nötig. Kommt mit. Meg war mit einem Wollhändler verheiratet. Beim Abendessen erzählte sie von ihrem Geschäft. Sie pflegten die Schaffliese aufzukaufen, die ihnen die Bauern aus der Umgebung brachten. Wenn die flämischen Weber einmal im Jahr ihre Agenten aussandten, verkaufte Megs Mann seine gesamte Ware und verschiffte sie nach Brügge und Gent, wo die Wolle zu hochwertigem Tuch verarbeitet wurde. Nun war ihr Mann beschuldigt worden, falsch zu wiegen. Ein Verbrechen, das in Winchester als gravierend galt, da der Reichtum der Stadt auf der Ehrlichkeit ihrer Händler beruhte. Man hatte ihn verurteilt und ins Verlies geworfen. Am nächsten Morgen machten sich Aljena und Richard zur St. Michaeliskirche auf. Das muss die Kirche sein. Da die Tür offen stand, gingen sie hinein. Vor dem Feuer saß ein Mann auf einem Stuhl und trank aus einem großen Becher. Er war klein und mager und mochte um die 50 sein. Vater Ralph? Und wenn ich der wäre? Heißt das ja? Nun, Vater Ralph, ich bin der Sohn von Bartholomäus, dem ehemaligen Grafen von Shiring. Was wollt ihr von mir? Du weißt genau, was ich will. Mein Geld, die 50 Goldstücke. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wie meinst du das? Genauso wie ich sage, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Und jetzt raus mit euch! Mein Vater hat Geld bei dir hinterlegt. 50 Goldstücke. Und er hat dich angewiesen, es uns zu geben. Wo hast du es gelassen? Dein Vater hat mir gar nichts gegeben. Er hat aber gesagt, dass... Dann hat er gelogen! Das hat Vater ganz bestimmt nicht. Wir wissen, dass du lügst. Ihr könnt dich ja beim Vogt beschweren. Was sollen wir jetzt tun? Sein Haus niederbrennen. Im Nu stand sie vor dem Feuer und trat mit ihren Holzschuhen nach dem brennenden Scheiten, sodass sie nach allen Seiten flogen. Hey! Er wollte aufstehen, doch bevor er noch richtig stand, hatte sich auch schon all jener auf ihn gestürzt. Dann griff sie sich einen langen Scheit. Der Lichterloh brannte. Verlogener, diebischer, gottloser Heide. Ich brenne dir die Augen aus. Nein, bitte nicht. Tut mir nicht weh. Wo ist das Geld? In der Kirche, unter dem Stein, hinter dem Altar. Du bewachst ihn, Richard, während ich gehe und nachschaue. Wenn er sich rührt, bringst du ihn um. Aljena holte die Geldkatze aus dem Versteck in der Kirche. Aber in der Geldkatze waren nur noch 10 Münzen. Das ist nur ein kläglicher Rest. Was hast du mit unserem Geld gemacht? Es ist weg. Was heißt weg? Ich habe es ausgegeben. Wenn sich dein Ohr für einen Penny verkaufen ließe, ich würde es dir abschneiden. Sie machten sich schließlich auf den Weg nach Gloucester zu ihrem Onkel und ihrer Tante. In der hügeligen Gegend, durch die sie kamen, gab es hauptsächlich ärmliche kleine Höfe. Als Aljena meinte, sie könnten nun nicht mehr allzu weit von Huntley entfernt sein, sprach sie ein Bauern an ihren Schafschuhen. Ein bisschen früh für die Schafschuhe. Ah. Ja, schon. Aber ich brauche das Geld. Statt selber Hunger zu leiden, lasse ich lieber die Schafe frieren. Wer bist du? Was führt dich hierher? Ich bin die Nichte Simons von Huntley. Ach so. Nun, du findest ihn in dem großen Haus. Ein Stück die Straße zurück. Danke. Es war 12 oder 13 Jahre her, seit sie ihren Onkel Simon zum letzten Mal gesehen hatte. Ich kenn euch doch, oder? Ja, Onkel Simon. Allerdings. Bei allen Heiligen, deine Mutter hatte die gleiche honigsüße Stimme. Und Herrgott nochmal, du bist genauso schön wie sie. Nur seid ihr so verdreckt und zerlumpt? Sicher schickt euch euer verdammter Vater. Ja, er sagte, Tante Edith werde sich unsere annehmen. Nun, da hat er sich geirrt. Tante Edith ist tot und außerdem habe ich, seit euer Vater in Ungnade gefallen ist, die Hälfte meines Landes an Percy Hamley, diesen fetten Schurken, verloren. Hier sind harte Zeiten angebrochen. Ihr könnt also gleich wieder kehrt machen. Aber wir sind doch mit dir verwandt. Mit mir nicht. Du bist bloß die Nichte meiner ersten Frau und die ist tot. Wir werden arbeiten. Wir sind beide bereit... Spar dir deine Worte. Ich nehme euch nicht auf. Das vergesse ich dir nicht. Das bekommst du zu spüren, wenn Richard erst Graf ist und wir die Burg wiederhaben. Ob ich das noch erlebe? Komm, Richard, wir gehen. Wir kommen auch allein zurecht. Was sie fühlte, war nicht Mut, sondern Hass. Blanker Hass auf ihren Onkel, auf Vater Ralf, auf den Banditen, auf den Jagdpfleger. Und ganz besonders auf William Hamley. Sie kam wieder an dem rothaarigen Bauern vorbei, der ihnen den Weg gewiesen hatte. Er verschnürte gerade die Schafsfliese zu einem Bündel. Da hatte Aljena eine großartige Idee. Bauer? Wie viel bekommst du für deine Wolle? Einen Penny für ein Vlies. Aber dafür muss ich bis nach Gloucester gehen. Das kostet mich einen ganzen Arbeitstag auf dem Feld. Ausgerechnet im Frühjahr, wenn es so viel zu tun gibt. Und wenn ich dir deine Wolle abkaufe? Dann kannst du dir die Reise sparen. Ellie, wir brauchen keine Wolle. Halt den Mund, Richard. Ich könnte dir 2 Pennys für deine 4 Fliese zahlen. Aber jedes Vlies ist doch einen Penny wert. In Gloucester schon. Aber nicht hier. 4 Pennys und ein Tag Arbeitsausfall sind mir lieber als 2 Pennys und ein gewonnener Tag. Und wenn ich dir 3 Pennys für deine 4 Fliese biete? Einverstanden. Ellie, was sollen wir denn mit den Fliesen anfangen? Sie in Winchester verkaufen. Wir kaufen 50 Bauern ihre Wolle ab und nehmen alle Fliese mit nach Winchester, verstehst du? Auf diese Weise können wir 50 Pennys Gewinn machen. Davon können wir uns ernähren und auf ein gutes Pferd für dich sparen. Aljena lächelte. Es sah ganz so aus, als wären sie endlich auf dem richtigen Weg. Es war kurz vor Ostern. 15 Monate nach dem Brand der alten Kathedrale. Philipps Bemühungen um das Kloster trugen inzwischen erste Früchte. Die Wollpreise waren wieder gestiegen und Philipp hatte rechtzeitig mit der Schur beginnen lassen. Er konnte es sich nun leisten, Forstarbeiter und Steinbrecher anzustellen. Die Steinbrecher waren schon in den vorangegangenen Tagen angekommen. Ihr Meister Otto Blackface hatte seine beiden Söhne, beides Steinklopfer, mitgebracht, dazu vier Enkel, allesamt Lehrlinge, und zwei Gehilfen, von denen einer sein Neffe und der andere sein Schwager war. Vetternwirtschaft dieser Art war nichts Ungewöhnliches. Nach dem Verkauf der Frühjahrswolle im nächsten Jahr werden wir uns mehr Handwerker leisten können. Dann können die Bauarbeiten richtig beginnen. Tom Bilder und die Steinbrecher waren auf dem Weg zum Steinbruch. Sie hatten Kingsbridge im Morgengrauen verlassen. Johnny Eightpence saß in der Sonne im Klosterhof und fertigte für den kleinen Jonathan eine Mönchskutte in Miniaturausgabe an. Philipp hatte den fürsorglichen, etwas einfältigen Bruder John, einst zusammen mit dem Findelkind Jonathan, aus seiner ehemaligen Werkstätte, der kleinen Klosterzelle im Wald, nach Kingsbridge holen lassen. Hier konnte der Knirps und der Philipps Augen aufwachsen. Johnny Eightpence nähte fleißig und der Kleine spielte lustig in der Sonne. Jonathan hatte sich gerade an einem Flock aufgerichtet und stand nun auf seinen kleinen Beinchen. Bald kann er laufen. Er gibt sich redlich Mühe, Vater, aber meistens landet er auf dem Hintern. Philipp streckte seine Hände nach dem Knirps aus. Komm zu mir. Na komm. Jonathan grinste und entblößte seine ersten Zähnchen. Dann deutete er mit dem Finger auf Philipp, ließ unvermittelt den Pflock los und überwand die kurze Strecke in einem plötzlichen Anfall von Kühnheit mit drei raschen, entschlossenen Schritten. Philipp fing ihn in seinen Armen auf. Bravo! Philipp wandte sich schon zum Gehen, als Tom Bilder und die Steinbrecher zu seiner Verwunderung zurückkehrten. Was gibt's? Wieso seid ihr schon zurück? Schlechte Nachrichten. Im Steinbruch erwartete Tom und seinen Bruchmeister Otto Blackface eine böse Überraschung. Die Hemleys haben die Abmachung gebrochen und beuten den Steinbruch selbst aus. Zwei finstere Bewaffnete versperren Baumeister Tom und seinen Leuten den Zutritt. Wer ist hier der Meister? Ich bin der Steinbruchmeister. Mein Name ist Harold von Shirek. Ich bin der Baumeister der Kathedrale in Kingsbridge. Ich habe meinen Steinbruchmeister mitgebracht. Er möchte mit der Arbeit beginnen. Der Steinbruch gehört dem Grafen. Wenn ihr Steine entnehmen wollt, dann müsst ihr mit ihm sprechen. Nein, das werde ich nicht. Als der König Graf Percy den Steinbruch überließ, gewährte er dem Kloster zu Kingsbridge die Schürfrechte. Und meine Männer werden morgen früh mit der Arbeit beginnen, ob es euch nun passt oder nicht. Ihr werdet weder morgen noch sonst wann hier arbeiten. Wer seid ihr? Ich bin der Aufseher im Auftrag des Grafen von Shirek. Er hat mir befohlen, diesen Steinbruch zu bewachen. Und genau das werde ich auch tun. Und wie gedenkt er das zu tun? Mit diesem Schwert. Ihr handelt gegen den Willen des Königs. Und das kann euch teuer zu stehen kommen. Während der Abendandacht kochte Philipp vor Wut. Graf Percys Verhalten ist eine Unverschämtheit. Man bestiehlt uns. Doch Philipp gab sich nicht geschlagen. Im Anschluss an die Messe rief er die Mönche zur Kapitelversammlung. Ich weiß nicht, ob etwas dabei herauskommen wird. Aber es ist zumindest den Versuch wert. Hört zu. Er machte sie mit seinen Plänen vertraut. Wenig später begaben sie sich auf den Weg. 30 Mönche, 10 Novizen, Otto Blackface mit seinen Steinbrechern, Tom Bilder und Alfred. Als die Nacht am schwärzesten schien, gab Tom Bilder, der die Kolonne anführte, das Zeichen zum Anhalten. Noch eine Meile bis zum Steinbruch. Gut. Brüder, zieht eure Schuhe und Sandalen aus und die Filzstiefel an. Folgt jetzt Tom Bilder. Und zwar mucksmäuschenstill, wenn ich bitten darf. Mann für Mann schlichen sie an der Hütte vorüber. Philipp hielt den Atem an. Unterhalb des Gerüstes gebot er seinen Leuten Einhalt. Tom Bilder und Otto Blackface wiesen den Steinbrechern schweigend ihre Plätze zu. Als sie ihre Stellungen eingenommen hatten, bedeutete Philipp den Mönchen, sich sitzend oder stehend, um die Arbeiter zu gruppieren. Da erwachten die ersten Bewohner der Hütte. Ein Mann trat heraus und rieb sich die Augen. Es war Harold von Shiring, der Steinbruchmeister. Nun gab Philipp den Mönchen ein Zeichen. Die Wirkung auf Harold war überwältigend. Er glotzte den Geisterchor mit weit aufgerissenen Augen und hängendem Unterkiefer an. Otto und seine Steinbrecher begannen nun mit der Arbeit und untermalten den Chorgesang mit dem Klang von Eisen auf Stein. Zwei oder drei Gesichter lugten ängstlich aus der Tür. Auch die beiden Bewaffneten traten auf den Plan. Sie schnallten sich ihre Schwerter um und starrten auf die seltsame Szenerie. Philipp hatte darauf gesetzt, dass sie es nicht wagen würden, sich an betenden Mönchen zu vergreifen. Da standen sie nun, die rechte Hand am Schwertgriff, und wägten die Strafe, die ihnen von Graf Percy drohte, gegen den Zorn Gottes. Dann sahen sich die beiden Männer an. Der eine schüttelte den Kopf, der andere zuckte die Achseln. Gemeinsam verließen sie den Steinbruch. Ich bin stolz auf euch. Und Gott auch, glaube ich. Otto wandte sich zum Brief. Gut gemacht, Vater Philipp. Ihr seid ein tapferer Mann. Wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen. Gott hat uns beschützt. Harold! Der Wille Gottes hat sich hier und heute durchgesetzt. Ich hoffe, ihr grollt uns nicht. Wir sind Arbeitslose. Das ist böse genug. Wenn ihr wollt, könnt ihr heute schon wieder Arbeit haben. Ich werde euch alle einstellen. Ihr braucht noch nicht einmal aus eurer Hütte auszuziehen. Wer hat hier das Sagen, wenn wir für euch arbeiten? Ich oder euer eigener Steinbruchmeister? Otto hat die Oberaufsicht. Ihr könnt nach wie vor eure eigenen Männer befehligen. Aber Otto steht über euch. Harold beriet sich mit seinen Steinbrechern. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr euch das leisten könnt. Kann ich auch nicht. Aber ich will nicht, dass diese Männer untätig herumlungern und sich von Percy zu einem Gegenschlag missbrauchen lassen. Damit habt ihr recht. Und es kann auch nicht schaden, wenn wir schon einen Vorrat an Steinen haben, falls Percy sich doch noch durchsetzen sollte. Wir nehmen euer Angebot an. So ist's recht. Jeder kommt auf seine Kosten. Mit einer Ausnahme. Wer denn? Regan, Graf Percys Frau. Wenn sie erfährt, was heute hier geschehen ist, dann gibt's ein Blutbad. Aljena und Richard kamen mit einem handgezimmerten, von einem alten Klepper gezogenen Karren und einem riesigen Sack mit 240 Fliesen in Winchester an. Der Marktplatz wimmelte nur so von Menschen. Sie hielt an und er klomm ihren Wollsack, um von dort Ausschau nach Wollhändler zu halten. Sie konnte nur einen einzigen entdecken. Gemischte Qualität, ein Pfund. Richard tiefte den Sack Wolle vom Karren. Gemischte Der Händler Qualität, prüfte die Ware. Ein halbes Pfund. Was? Ein halbes Pfund. Ich glaube es nicht. Ihr habt doch gerade ein Pfund für die gleiche Qualität bezahlt. Ein halbes Pfund. Sagt mir warum. An meiner Wolle ist nichts auszusetzen. Nein. Dann gebt mir das gleiche wie den beiden Männern. Nein. Warum nicht? Weil niemand einem Mädchen den gleichen Preis zahlen würde wie einem Mann. Nimm die 10 Schilling, Ellie. Sonst bleiben wir noch auf diesem Sack Wolle sitzen. Hinter jener war ein Mönch getreten. Ich gebe euch ein Pfund für den Sack. Aber ich habe ihr ein halbes Pfund dafür geboten. Ich habe ihr die Ware abgekauft und ihr könnt ihn jetzt von mir haben oder nicht. Vielen Dank für eure Hilfe, Vater. Dank dem Herrgott. Ihr erinnert euch nicht an mich, aber ich kenne euch. Ihr seid die Kinder von Bartholomäus, dem ehemaligen Grafen von Shiring. Ich weiß, dass euch Schlimmes widerfahren ist und ich bin froh, dass ich Gelegenheit hatte, euch zu helfen. Ich werde euch eure Wolle jederzeit abkaufen. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Wir haben, weiß Gott, einen Beschützer gebraucht. Nun, dann habt ihr jetzt gleich zwei. Gott und mich. An jenem Tag ging man nicht auf die Jagd. Und so spielten die jungen Männer auf Earls Castle Katzensteinigen. Eine der Lieblingsbeschäftigungen William Henrys. Die Burschen schlossen die Türen und Klappläden im großen Saal des Wohnturms und rückten die Möbel gegen eine der Wände, sodass die Katze sich nirgends verstecken konnte. Dann trugen sie in der Saalmitte einen Haufen Steine zusammen. Jeder Teilnehmer warf pro Steinwurf einen Penny in einen Topf. Wer der Katze schließlich den Rest gab, bekam den Topf. Die Katze spürte die Mordlust und wurde zusehends unruhiger. Sie tickerte vor der Tür auf und ab. Walter warf als Erster. Nun war William an der Reihe. William holte aus und zielte. Ehe jedoch der Stein seine linke Hand verlassen hatte, ging unversehens die Tür auf. William vollendete den Wurf und traf einen Priester. Es war Bischof Wolverine. Dafür werdet ihr in den tiefsten Tiefen der Hölle ewige Qualen erdulden. Williams Gelächter verwandelte sich blitzartig in panische Angst. Von klein auf hatte ihm seine Mutter mit ihrer drastischen Schilderung der Hölle Albträume bereitet. Furchtbar, was die Teufel alles mit den armen Seelen anstellen. Sie rösten sie in den Flammen des Höllenfeuers, stechen ihnen die Augen aus und säbeln den Männern mit scharfen Messern das Gemächt ab. Halt's Maul! Mit euren Predigten habt ihr hier nichts verloren, alter Giftmischer. William! Schluss damit! Es war Williams Vater, Lord Percy. Ich bin überrascht, euch hier zu sehen, Bischof. Etwa weil ihr den Prior von Kingsbridge bei unserem letzten Zusammentreffen dazu angestiftet habt, mich in das Licht zu führen? Tja, dass ihr überrascht seid, wundert mich nicht. Gemeinhin ist Nachsicht nicht meine Stärke. Ich dachte es mir, diese liebliche Stimme eines spitzen Dolches kann doch nur zu Bischof Walleron gehören. Ich nehme an, ihr wisst, dass der Prior von Kingsbridge euren Steinbruch an sich gebracht hat. Was? Wie das? Mich wundert, dass eure Wachposten nicht zurückgekommen sind, um Bericht zu erstatten. Wo sind diese Feiglinge? Denen werde ich Beine machen. Ich sorge dafür, dass sie sich selbst die Eier aufschneiden. Jetzt wird mir klar, warum sie nicht zurückgekommen sind. Die Wachposten sind nicht der Rede wert, das sind nur Soldaten. Die Verantwortung liegt bei diesem mit allen Wassern gewaschenen Prior. Genau. Hinter einer Fassade unschuldiger Frömmigkeit verbirgt er die Durchtriebenheit einer Hausratte. Er soll uns nicht ungeschoren davonkommen. Diesem Prior muss eine Lektion erteilt werden. Warum gehen wir nicht einfach mit ein paar Männern hin und setzen die Steinbrecher des Priors vor die Tür? Sich den Wünschen des Königs passiv zu widersetzen, indem man den Steinbruch selbst ausbeutet, ist eine Sache. Bewaffnete zu entsenden und Arbeiter an die Luft zu setzen, eine ganz andere. Das kann mich meinen Titel und meine Grafschaft kosten. Ich habe einen Vorschlag. Ich bin der Meinung, diese Kathedrale sollte woanders errichtet werden. Eine höchst interessante Idee. Kingsbridge ist nichts weiter als ein kleines Dorf am Ende der Welt. Außer einem verwahrlosten Kloster, das viel zu arm ist, um eine Kathedrale zu unterhalten, geschweige denn zu bauen, gibt's dort rein gar nichts. Und wo würde es euch belieben, sie zu erbauen? In Shiring. Die Stadt ist groß genug, hat wohl an die 1000 oder mehr Einwohner, und es gibt dort einen Markt und jedes Jahr eine Wollmesse. Und wenn wir uns beide dafür stark machen, wenn der Bischof und der Graf an einem Strang ziehen, dann könnten wir uns durchsetzen. Soweit es euch betrifft, Bischof, ein großartiger Plan, nur was habe ich davon? Begreifst du das denn nicht? Dir gehört Shiring. Stell dir mal vor, wie die Stadt mit dieser Kathedrale aufblühen wird. Hunderte von Handwerkern und Arbeitern werden über Jahre hinaus auf der Baustelle tätig sein. Alle müssen sie irgendwo wohnen und ihr Miete zahlen. Lebensmittel und Kleidung müssen sie auf deinem Markt kaufen. Ganz zu schweigen von den Domherren selbst und den Gläubigen, die zu Ostern und Pfingsten nach Shiring statt nach Kingsbridge strömen werden. Und vergiss nicht die Pilger, die die Reliquien schreien. Sehen wollen. Sie alle haben Geld und geben es auf. In Ordnung. Euer Plan bringt Philipp den Ruin, verschafft euch, Bischof, mehr Macht und mir mehr Reichtum. Was ist also zu tun? Die Entscheidung über die Verlegung der Kathedrale liegt beim Erzbischof von Canterbury. Mein Freund Henry von Winchester wurde vom Papst nach dem Tod des verehrten Erzbischofs mit der Interimsverwaltung betraut. Er wird unser Anliegen wohlwollend prüfen. Wir müssen ihn nur überzeugen, dass wir eine Kathedrale bauen können und Philipp nicht. Und wie können wir ihn davon überzeugen? Seid ihr in letzter Zeit in Kingsbridge gewesen? Nein. Ich war Ostern dort. Sie haben noch nicht mit dem Bau begonnen. Außer dem vorgesehenen Bauplatz mit ein paar in die Erde gehauenen Pflöcken und Seilen haben sie nichts vorzuweisen. Sie haben angefangen, die Fundamente zu graben, sind aber erst ein paar Zoll weit gekommen. Ein Steinmetz mit seinem Lehrling arbeitet dort und der Zimmermann der Abtei. Gelegentlich geht ihnen der eine oder andere Mönch als Hilfsarbeiter zur Hand. Ein desolater Anblick, vor allem bei Regen. Am liebsten wäre mir, Bischof Henry würde sich selbst ein Bild machen. Philipps erste Reaktion auf die Nachricht: Der Bischof von Winchester wollte Kingsbridge zur Pfingstmesse einen Besuch abstatten, war Freude. Doch als sich die erste Begeisterung gelegt hatte, kamen Philipp ernste Zweifel. 10 Tage vor Pfingsten erhielt Philipp einen Brief des Priors von Canterbury. Bischof Walleran sagt, dass du kein Geld hast und der Bau innerhalb von Monaten keinerlei Fortschritte gemacht hat. Er fordert Bischof Henry auf, sich mit eigenen Augen davon zu überzeugen, dass die Priorei in Kingsbridge zum Bau einer Kathedrale gar nicht fähig ist. Und da noch kaum etwas geschehen sei, meinte er, wäre es am besten, so bald wie möglich die Verlegung zu beschließen. Philipp war fassungslos. Am meisten ärgerte er sich darüber, dass er das Unheil nicht hatte kommen sehen. War ihm doch Wallerans Hinterhältigkeit sattsam bekannt. Ich schwöre euch hoch und heilig, dass ihr eure Kirche niemals bauen werdet. Doch die Zeit hatte der Drohung ihre Schärfe genommen. Das jetzt war die brutale Erinnerung daran, dass Walleran ein gutes Gedächtnis hatte. Philipp ließ seinen Blick über die Baustelle schweifen. Die letzten Regenfälle hatten sie in einen einzigen Morast verwandelt. Tom Bilder und sein Sohn Alfred standen in der Baugrube und füllten Fässer mit Schlamm. Die beiden können im gleichen Tempo unentwegt weiterarbeiten, ohne je von der Stelle zu kommen. Jeder Betrachter muss zu dem Schluss kommen, dass sich hier bis zum jüngsten Gericht keine Kathedrale erheben wird. Philipp beschloss, ohne Rücksicht auf Verluste, der Baustelle ein imposanteres Gepräge zu geben. Aber er würde 100 Arbeitskräfte benötigen und hatte noch nicht einmal genug Geld für 10. Es sei denn, ich appelliere an die Gemeinde, sich als Hilfskräfte zur Verfügung zu stellen. Statt Gesang und Gebet werden wir Löcher graben und Steine schleppen. Da würden sie vielleicht schauen. Wie würden sich die Menschen wohl verhalten? Wahrscheinlich würden sie vorbehaltlos mitmachen. Entweder ich bin verrückt oder es klappt wirklich. In der Nacht zu Pfingstsonntag fand Philipp keinen Schlaf. Die ganze letzte Zeit über hatten auch die Mönche auf der Baustelle gearbeitet. Das gute Wetter und die langen Tage des Frühsommers hatten das Ihrige getan, sodass fast alles, was Philipp sich vorgenommen hatte, bewältigt worden war. Tom hatte so viele Flaschenzüge gebaut, dass Dutzende von Hilfskräften bei den noch ausstehenden Ausschachtungsarbeiten eingesetzt werden konnten. Am Flussufer stapelten sich die von den Forstarbeitern herangeflößten Stämme sowie eine Fülle von Steinen, die zur Baustelle hinaufgeschleppt werden mussten. Arbeit gibt es für Hunderte von Menschen. Aber wird überhaupt jemand kommen? Am Sonntag zuvor hatte jeder Mönch des Klosters 1 oder 2 Dorfkirchen in der näheren und weiteren Umgebung aufgesucht, um den Gemeinden mitzuteilen, dass sie ihre Sünden durch sonntägliche Arbeit auf der Baustelle abbüßen könnten. Philipp selbst hatte sich nach Scheiring begeben und in jeder der 4 Kirchen das Wort ergriffen. Am Pfingstsonntag geht es um die Sünden des vergangenen Jahres. Danach rechnet sich ein Arbeitstag gegen die Sünden einer Woche. Mit Ausnahme von Mord und Gotteslästerung. Alles in allem hatten ein paar tausend Menschen von der Botschaft Kunde erhalten. Wie viele darauf reagieren würden, stand freilich in den Sternen. Endlich brach der Tag an. Die Mönche waren unruhig und aufgeregt. Sie wussten genau, dass die kommenden Stunden von entscheidender Bedeutung für ihre Zukunft sein würden. Der Himmel erstrahlte in hellem Blau. Gott hat uns wenigstens das Wetter geschickt, um das wir gebetet haben. Ein guter Abend. Vorsichtig! Tom Bilder wies die Dorfbewohner in ihre Arbeit ein. Auch er wusste, dass es heute um die Zukunft ging. Für Tom hieß es Kingsbridge oder das Nichts. Entweder ich baue diese Kathedrale oder keine. Eine solche Gelegenheit bietet sich nur einmal im Leben. Und heute steht sie auf dem Spiel. Richard hatte anfänglich keine Lust, am Pfingstsonntag auf der Dombaustelle zu arbeiten, aber Aljena hatte ihn schließlich mit sanfter Gewalt vom Gegenteil überzeugt. Wenn du ein Ritter werden willst, dann schaufel gefälligst. Ja, Eli, ist ja gut. Aljena hatte unter der schützenden Hand von Prior Philipp einen neuen Anfang machen können. Ja, All jenes Wollhandel trug bereits die ersten bescheidenen Früchte. Aber Aljena hatte auch neue Pläne gefasst. Für Richard wollte sie eine Anstellung als Page bei einem Landadligen suchen, damit er seine Ausbildung zum Ritter beginnen konnte. Doch bis dahin würde noch viel Wasser den Fluss hinuntergehen. Vorerst hing ihr Wohl und Wehe allein von Philipp ab. Und Philipps Lage war auf einmal kritisch geworden. Im Verlauf der nächsten Stunde trafen weitere vereinzelte Freiwillige ein, bis ihre Zahl, nachdem der Vormittag halb verstrichen war, auf 70 bis 80 angestiegen war. Dann brach der Strom völlig ab. Das reicht nicht. Philipp! Sieh doch! Milius deutete in die Ferne. Die Straße, die sich durch die Felder schlängelte, war voller Menschen. Eine einzige, wogende Masse, die sich auf Kingsbridge zubewegte. Wir sind gerettet. Halleluja. In der nun folgenden Stunde hatte Philipp alle Hände voll zu tun. Die Leute mussten sinnvoll eingesetzt werden. Los, trommle alle Mitbrüder zusammen. Wir brauchen sie jetzt als Aufseher, nicht mehr als Arbeiter. Sag dem Küchenmeister, er soll so viel Brot wie möglich backen und ein paar extra Fässer Bier bereitstellen. Wir brauchen mehr Eimer und Schaufeln. All diese Menschen müssen beschäftigt sein, wenn Bischof Henry eintrifft. Es dauerte nicht lange und Schaufel, Fässer und Eimer wurden knapp. Und der Küchenmeister stöhnte über die zu bewirkenden Massen. Ich habe mit höchstens 200 Leuten gerechnet, aber inzwischen sind es schon 1000 und mehr. Mach Feuer im Küchenhof und koch die Suppe in einem Eisenzuber. Gut. Verdünn das Bier mit Wasser und scheu dich nicht, sämtliche Vorräte aufzubauen. Gut, ich eile. Hol dir ein paar Dorfbewohner und sag ihnen, sie sollen zu Hause Essen kochen. Ja. Lass dir was einfallen. Philipp, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Hoch zu Ross saßen die erwarteten Besucher und sahen sich erstaunt auf dem Bauplatz um. Da war zunächst Bischof Henry, ein stämmiger, untersetzter Mann mit kämpferischer Miene, an seiner Seite Bischof Walleran. Sein Gesicht war die übliche starre Maske aus verächtlicher Herablassung. Dann Dechant Baldwin, der ihn gerade angesprochen hatte. Hinzu kamen der fette Percy Hamley, sein strammer Sohn William und seine hässliche Frau Regan. Percy und William hatten keine Ahnung, was hier gespielt wurde. Regan aber begriff Philipps Schachzug und kochte vor Wut. Wohlan, Vater Philipp. Ich bin gekommen, um mir ein eigenes Bild von den Berichten zu machen, denen zufolge ihr nicht fähig sein sollt, hier in Kingsbridge eine Kathedrale zu bauen. Mir scheint, man hat mich falsch informiert. Philipps Herz setzte einen Schlag lang aus. Deutlicher konnte Henry es kaum sagen. Tom legte seine Kelle nieder. Prior Philipp stellte ihm Bischof Henry vor und Tom kniete nieder und küsste ihm die Hand. Tom ist unser Baumeister. Er wurde uns von Gott an dem Tag gesandt, als die alte Kirche niederbrannte. Tom erblickte neben Walleran die Hamleys, für die er einst ein halbes Haus gebaut hatte. Lord Percy, Lady Regan und der junge Lord William, seid gegrüßt. Habt ihr eure Pläne gezeichnet? Kommen Bilder? Ja, ehrwürdiger Vater. Wünscht ihr sie zu sehen? Gewiss doch. Tom holte den Grundriss. Er lehnte ihn gegen die Hüttenwand und trat ein paar Schritte zurück. Dies hier ist die Mauer, an der ich gerade arbeite. Ja, natürlich, die Ostwand. Warum hat das Querhaus keine Seitenschiffe? Aus Kostengründen. Aber wenn wir in 5 Jahren mit ihrem Bau beginnen und falls das Kloster auch weiterhin so gedeiht wie im ersten Jahr nach Prior Philipps Amtsübernahme, dann ist es gut möglich, dass wir uns Seitenschiffe leisten können. Es ist nur vernünftig, bescheiden zu planen und Spielraum für Erweiterungen zu lassen. Es wird eine bescheidene Kathedrale sein, aber sie wird lichter und schöner als die alte werden. Und wie lange wird der Bau dauern? 15 Jahre, wenn nichts dazwischen kommt. Es kommt immer etwas dazwischen. Trotzdem. Möge Gottes Segen euer Geschick begleiten. Tom lächelte. Das war so viel wie eine hochamtliche Bestätigung seiner Ernennung zum Dombaumeister. Wollt ihr, ehrwürdiger Bischof, eine Erfrischung zu euch nehmen, bevor ihr die Messe lest? Ja, gern. Die bischöfliche Entourage setzte sich in Bewegung. Philipp kniff Tom in den Arm. Wir haben es geschafft. Ja. Der heimtückische Plan Wallerans hatte sich gegen ihn gekehrt. Philipp drehte sich um und sah Bischof Walleran an. Dessen Gesichtszüge waren erstarrt vor unterdrückter Wut. Walleran wusste genau, dass er wieder einmal den Kürzeren gezogen hatte. Hallo? Tom Bilder? Da stand Ellen. Sie sah genauso aus wie damals, als sie ihn verlassen hatte. Schlank und rank, mit dunklem Haar, das sich bewegte wie Wellen auf einem Strand. Die Haut bronzefarben, die tiefliegenden Augen von schimmerndem Gold. Hallo, Ellen. Hallo, Tom. Ja, du kennst doch Jack. Das ist Jack. Wie der Junge sich verändert hat. Er war jetzt ein wenig größer als seine Mutter. Er hatte nach wie vor feuerrote Haare, einen hellen Teint und grüne Augen. Aber seine Gesichtszüge waren viel gefälliger als früher. Eines Tages mochte ein richtig hübscher Kerl aus ihm werden. Und wo bist du all die Zeit gewesen? Wir haben im Wald gelebt, wie immer. Und wieso seid ihr gerade heute zurückgekommen? Wir hörten von dem Aufruf an die Freiwilligen. Wir waren neugierig und wollten wissen, wie es dir geht. Außerdem habe ich mein Versprechen, eines Tages zurückzukommen, nicht vergessen. Ich bin so froh, dass du es eingelöst hast. Ich habe mich nach dir gesehnt. Ja? Hör zu, ich möchte, dass du zu mir zurückkommst. Philipp ist ein sehr guter Prior. Dank seiner Leitung wird das Kloster reicher und reicher. Meine Arbeit hier ist sicher. Wir werden nie mehr auf der Straße stehen. Nie, das verspreche ich. Es war nicht... Ich weiß, aber lass mich ausreden. Ich habe im Dorf ein Haus gebaut, mit zwei Räumen und einem Kamin. Doch, und ich kann es noch ausbauen. Was wird mit meinem Jungen? Soll ich ruhig mit ansehen, wie Alfred bei jedem Anfall von schlechter Laune Jack blutig schlägt? Ich denke, ich habe auch dafür eine Lösung gefunden. Glaub mir. Alfred ist inzwischen Steinmetz. Ich stelle Jack als Lehrling ein und du könntest Alfred schreiben und lesen beibringen, damit die Jungen einander ebenbürtig sind. Du hast viel darüber nachgedacht, nicht wahr? Ja. Ich weiß nicht. Ellen, ich liebe dich so sehr. Bitte, geh nicht wieder fort. Nur die Hoffnung auf deine Rückkehr hat mir den Mut zum Durchhalten gegeben. Ich kann einfach nicht ohne dich leben. Bitte, Ellen, verschließ mir nicht die Türen zum Paradies. Siehst du denn nicht, dass ich dich aus tiefstem Herzen liebe? Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Ich liebe dich auch, du Dummkopf. Willst du mich heiraten, Ellen? Ja. Ja, Tom. Er drückte sie an sich und küsste sie auf den Mund. Über ein Jahr lang hatte er von diesem Augenblick geträumt. Er schloss die Augen und genoss das Gefühl. Der Kuss war so wunderbar, dass er einen Augenblick lang alles um sich herum vergaß. Alle machten sich auf den Weg zum Pfingstgottesdienst. Bischof Henry an der Spitze, Bischof Walleran als Zweiter, dann Prior Philipp und zuletzt die Laien. Die Mönche fügten sich hinter Philipp in die Prozession ein. Die Hamleys bildeten notgedrungen die Nachhut. Inzwischen hatte auch William das Ausmaß der Niederlage begriffen. Der Kerl wird diesen Tag noch bereuen. Niemand darf die Hamleys ungestraft zum Narren halten. Bartholomäus von Shiring hat die Hamleys beleidigt und ist dafür als Verräter im Gefängnis gestorben. Philipp wird es nicht besser ergehen. Dann entdeckte William Aliena. Die junge Frau hatte sich sehr verändert. Sie trug grobe, einfache Kleidung und Holzschuhe. Und die Lockenpracht, die ihr Gesicht einrahmte, war schweißnass. Aber sie war es, das stand außer Frage. Und ihre Schönheit verschlug ihm den Atem. Entsetzen zeichnete ihre Miene, als sich ihre Blicke kreuzten. Obwohl bestimmt 10 Schritte oder mehr zwischen ihnen lagen und Dutzende von Menschen sie trennten, fuhr sie zusammen und schreckte zurück. In ihrer Angst war sie für William nur noch begehrenswerter. Und er spürte ein Verlangen wie schon seit über einem Jahr nicht mehr. Regan, schau. Schau dir diese Frau an. William glaubte zuerst, er meine Aliena. Aber als er dem starren Blick des alten Hamleys folgte, erblickte er eine Frau von ungefähr 30 Jahren. Sie stand neben Tom Bilder, was William zu der Annahme führte, es müsse sich wohl um die Frau des Baumeisters handeln. Die gleiche also, die er ihm vor etwa einem Jahr abzukaufen versucht hatte. Ist sie das? In diesem Augenblick, als hätte sie seine Worte gehört, drehte die Frau sich um und schaute die Hamleys mit ihren durchdringend blassgoldenen Augen an. Um Gottes Willen, sie ist es tatsächlich. Der Herr stehe uns bei. Ich dachte, sie wäre längst tot. Genau das hatte Jack immer befürchtet. Das ganze Jahr über hatte er gespürt, dass seine Mutter Tom Bilder vermisste. Er war sich darüber im Klaren gewesen, dass Ellen zu Tom zurückkehren würde. Und nun hatte sie eingewilligt, bei ihm zu bleiben. Die bloße Vorstellung war ihm verhasst. Es hatte durchaus etwas für sich, mit Tom zusammenzuarbeiten und das Baumeisterhandwerk zu erlernen. Nur mit seiner Freiheit war es dann vorbei. Sie werden mir Vorschriften machen. Und ich muss arbeiten, ob ich will oder nicht. Und ich muss Mutter mit allen anderen teilen. Er saß auf einem Mäuerchen nahe dem Klostertor. Er überlegte und überlegte und kam zu keinem festen Schluss. Und plötzlich entdeckte er zu seinem grenzenlosen Erstaunen all jener. Es muss die Tochter des Grafen sein. Sie ist wunderschön. Jack nannte sie immer Prinzessin in seinen unzähligen Träumen von ihr, seit er ihr auf Earl's Castle in jenen schicksalsschweren Tagen begegnete. Irgendetwas musste die Prinzessin aus der Fassung gebracht haben, denn sie wirkte verängstigt und verstört. Jack folgte ihr. Stimmt etwas nicht? Nein, es ist alles in Ordnung. Ihr erinnert euch nicht an mich. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war ich noch sehr klein. Ach, halt den Mund und verschwinde. Jack blieb stehen und ließ sie tief enttäuscht allein weitergehen. Ich habe alles falsch gemacht. Sie hat mich wie ein lästiges Kind behandelt. Jack wollte sich nicht vom Fleck rühren. Ihm war plötzlich alles unwichtig. Nur auf Aljena kam es ihm an. Er war wie verzaubert. Er war wie verzückt. Er war wie besessen. Er war verliebt. Anno Domini 1140. Zwei Jahre waren seither vergangen und in England war nun doch ein Erbfolgekrieg ausgebrochen. Die rechtmäßige Thronerbin Mathilde hatte sich mit Unterstützung ihres Halbbruders Robert Graf Gloucester gegen König Stephan erhoben. Robert war Oberbefehlshaber der Rebellen. Doch es war Stephan bislang nicht gelungen, eine Konfrontation mit ihm zu erzwingen. Alles in allem ein halbherziger Krieg mit vielen Manövern und nur wenigen Schlachten. William Hamley stand auf Seiten des Königs. Er und seine Mannen waren mit Stephan durch den gesamten Südwesten Englands gezogen. Seit Monaten war es zu keiner Schlacht mehr gekommen und die Truppe wurde allmählich unzufrieden und streitsüchtig. Deshalb hatte William seine Getreuen ins Bordell geschleppt, damit sie Dampf ablassen konnten. Sachte Hure. Gefühl, auch wenn es ein Fremdwort für dich ist. Sie zog seine Hüften zu sich heran und rieb sich an ihm. Doch sein Körper reagierte nicht. Mach doch nicht. Ihr herablassender Ton ärgerte ihn und Wut stieg in ihm hoch. Ihr müsst euch entspannen. Au! Sie wurde ungestüm und tat ihm weh. Ungeschicktes Luder! Sie lag zu seinen Füßen und blickte ängstlich zu ihm auf. William schwang sich rittlings auf sie. In ihrem Blick mischten sich Furcht und Schmerz. Das Mädchen versuchte, sich unter ihm hervorzuwinden. Doch er drückte sie mit seinem Gewicht nieder. Sie wehrte sich. Der Wandschirm flog beiseite und Williams treuer Gefährte Walter kam herein. In Stiefeln und Unterhemd. Gefolgt von zwei Rittern. Haltet sie fest, Jungs! Was ist los, Herr? Hat plötzlich einfach ihre Meinung geändert. Ja, mich unterbrochen. Herr? Ihr habt nach mir die Ehre. Danke, Herr. Herr, bitte. Was hast du hier zu suchen, du Arschgeige? Einer von Williams Knappen stand mit besorgter Miene an der Tür. Für euch ist eine Nachricht gekommen, Herr. Ja, dann steh hier nicht so dumm rum. Sag mir lieber, wie sie lautet. Es tut mir sehr leid, Herr. Was tut dir leid? Wie lautet die Nachricht? Euer Vater ist tot, Herr. Tot? Tot? Schweigend gingen sie durch die Straßen des kleinen Städtchens. William fühlte sich merkwürdig entrückt, als ging ihn das Geschehen gar nichts an. König Stephans Hauptquartier war, in Ermangelung einer Burg, eine Kirche. Inmitten der Kirche war auf dem Boden ein Feuer entzündet worden. neben dem der stattliche König auf einem hölzernen Thron saß. William, mein Freund, ihr habt es also erfahren. Ja, mein Herr und König. Ich trauere mit euch. Er legte seine Arme um William. Durch seine Anteilnahme fühlte sich William erstmals zu Tränen gerührt. Ich muss euch um Heimaturlaub bitten. Er sei euch bereitwillig, wenn auch nicht freudigen Herzens gewährt. Wir werden euren starken rechten Arm vermissen. Ich danke euch, Herr. Außerdem gewähre ich euch die Verwaltung der Grafschaft Shiring und aller damit verbundenen Einkünfte, bis die Frage der Nachfolge geklärt ist. Geht nach Hause, begrabt euren Vater und kommt so schnell wie möglich wieder zu uns zurück. William verneigte sich noch einmal und zog sich zurück. Er hat mir die Verwaltung der Grafschaft anvertraut, bis die Frage der Nachfolge geklärt ist? Welche Frage? Ich bin doch das einzige Kind meines Vaters. Wie kann es da eine Frage geben? William sprach einen jungen Priester an, der als stets gut informiert galt. Hey Priester, was zum Teufel hat er mit dieser Frage um die Nachfolge gemeint? Es gibt noch einen zweiten Anwärter auf die Grafschaft. Einen zweiten Anwärter? Wer ist es? Der da drüben. Der Priester deutete auf einen Mann, der ihm den Rücken zukehrte und zu den Neuangekommenen gehörte. Er trug die Kleidung eines Knappen. Aber der ist nicht einmal Ritter! Mein Vater war Graf von Shiring. Mein Vater war ebenfalls Graf von Shiring. William hatte einen breitschultrigen, etwa 18 Jahre zählenden jungen Mann vor sich. Seine Haltung verriet Selbstvertrauen, ja sogar Arroganz. Aber vor allem bedachte er sein Gegenüber mit einem solchen Ausdruck blanken Hasses, dass William erschrocken zurücktrat. Dies war Richard, der Sohn des Verräters Bartholomäus, Aljenas Bruder. Ihr erinnert euch, nicht wahr? Ich erinnere mich. Ich auch, William Hamley. Ich auch. William saß auf dem großen Stuhl am Kopfende des Tisches, dem ehemaligen Stammplatz seines Vaters. Williams Mutter saß zu seiner Rechten, zu seiner Linken saß Arthur, der Gutsverwalter. König Stefan kann Richard unmöglich zum Grafen ernennen. Er ist nichts weiter als ein Knappe. Ich begreife nicht, wie er selbst das zu Wege gebracht hat. Ich dachte immer, sie seien an den Bettelstab geraten. Aber er trug feine Kleidung und ein gutes Schwert. Wo hat er das Geld her? Er hat sich als Wollhändler etabliert, oder vielmehr seine Schwester. Soviel ich höre, führt sie die Geschäfte. Dann ist Aljena also jetzt reich. Aber du hast ein ganzes Jahr für den König gekämpft. Er kann dir nicht dein Erbe verwehren. Richard hat sich angeblich ebenfalls tapfer geschlagen. Ich habe mich erkundigt. Dann hat er also tatsächlich gewisse Aufsichten. Das ist zu befürchten. Nun gut, dagegen müssen wir etwas tun. Aber was? Du musst dem König ein größeres Kontingent an Rittern, neuen Waffen, besseren Pferden sowie Knappen und Kriegern mitbringen, wenn du zurückkehrst. Wie viel Geld haben wir, Arthur? Nichts, Herr. Dies ist die Grafschaft Shiring. Da muss es doch Geld geben. Natürlich, Herr. Wir nehmen ständig Geld ein, aber wir geben es auch wieder aus. Besonders in Kriegszeiten. Arthur spricht die Wahrheit. Er ist alt, faul und einfallslos. Aber er ist ehrlich. William fühlte sich zutiefst getroffen. Kaum hatte er auf diesem Stuhl Platz genommen, da schrumpfte seine Macht auch schon wieder wie durch Zauberhand. Es war verhext. Kein Weg schien daran vorbeizuführen, dass er gleichgültig wie alt er auch wurde, immer ein Knabe unter Männern blieb. Wie ist das nur gekommen? Mehrere Höfe haben Schwierigkeiten. Und viele Pächter sind mit ihren Abgaben ins Hintertreffen geraten. Wie hat Bartholomäus es bloß geschafft, bei solch uneinträglichem Lehen nicht den Grund unter den Füßen zu verlieren? Er besaß außerdem noch den Steinbruch, der früher eine schöne Stange Geld einbrachte. Ihr habt für alles eine Entschuldigung. Tatsache ist, dass ihr während der Krankheit meines Vaters, als ihr eigentlich besonders wachsam hättet sein müssen, euren Pflichten nicht nachgekommen seid. Aber Herr... Wenn ihr nicht den Mund haltet, werde ich euch auspeitschen lassen. Bravo, mein Junge. Morgen beginnen wir mit einer Rundreise durch die Grafschaft. Wir werden jedes einzelne meiner Dörfer besuchen und den Bauern die Leviten lesen. Mag sein, dass ihr nicht wisst, wie man mit diesem jammernden, verlogenen Volk umgeht. Ich schon. Außer Arthur nahm er noch seinen Reitknecht Walter und die vier Ritter mit, die im vergangenen Jahr an seiner Seite gekämpft hatten. Agli Gervais, Hugh Eggs, Gilbert de Rennes und Miles Dyce. Samt und sonders bullige, gewalttätige Männer. Es war ein heißer Spätsommertag und der Weizen stand in fetten Garben auf den Feldern. Der sichtbare Überfluss tat das Seine, um Williams Wut über die eigene Geldknappheit noch zu schüren. Er hatte beschlossen, mit Northbrook anzufangen, einem kleinen, von der Burg ziemlich abgelegenen Dörfchen. 5 meiner Pächter sind hier mit ihren Abgaben im Rückstand. Stimmt's? Ja, Herr. Wer ist der säumigste Zahler? Adelstan hat seit 2 Jahren nicht bezahlt, aber er hatte großes Pech mit seinen Schweinen. Wer von euch ist Adelstan? Das bin ich, mein Herr. Und warum zahlst du mir keine Pacht? Herr, mein Hof ist klein. Und ich habe keine Hilfe. Jetzt, wo meine Jungs in die Stadt arbeiten gegangen sind... Moment mal. Wohin sind deine Söhne gegangen? Nach Kingsbridge, Herr. Um dort auf der Dombaustelle zu arbeiten. Sie wollen heiraten. Aber mein Land ist nicht groß genug für 3 Familien. Dein Gut ist auf jeden Fall groß genug, um eine Familie zu ernähren. Und trotzdem zahlst du mir keine Pacht. Gilbert und Hugh, ergreift diesen Bauern und haltet ihn fest. Nein, aber... Die Ritter packten den Bauern an den Arm. Walter, hast du deine Kettenhandschuhe dabei? Ja, Herr. Dann erteile doch bitte Edelstein eine Lektion. Es wird mir eine Freude sein. Aber lass ihn am Leben, damit er die Kunde davon verbreiten kann. Jawohl, Herr. Walter streifte sich bedächtig ein paar lederne Handschuhstulpen über, mit feinem Kettenpanzer auf den Knöcheln und den Rückseiten der Finger. Die versammelten Dorfbewohner beobachteten ihn mit Grauen. William hatte bereits das Interesse an Edelston verloren. Er ließ seinen Blick über das Dorf schweifen und bemerkte am Ufer des Baches einen offensichtlich neuen, zweistöckigen Bau. Was ist das? Ich habe es noch nie zuvor gesehen, Herr. Das ist doch eine Wassermühle, oder? Ich wüsste nicht, was sonst dort unten am Wasserlauf stehen sollte. Dürfen Leibeigene ohne meine Erlaubnis Mühlen bauen? Nein, Herr. Sie müssen ihr Getreide in die Mühlen ihres Herrn bringen und ihn dafür bezahlen, dass es dort gemahlen wird. Und der Herr profitiert davon? Jawohl, Herr. Aber wenn Sie für den Bau einer Mühle eine Buße zahlen, nimmt der Herr ebenso viel ein. Nein, er nimmt nicht ebenso viel ein. Das Bußgeld ist stets geringer als das, was die Bauern andernfalls zu zahlen hätten. Und deswegen bauen sie so gerne Mühlen. Und deswegen hätte mein Vater das nie zugelassen. Ohne Arthur Gelegenheit zu einer Erwiderung zu lassen, versetzte er seinem Pferd einen Tritt und ritt zur Mühle hinüber. Der Müller stand vor der offenen Tür und trug gekränkte Unschuld zur Schau. Was hast du dir dabei gedacht? Dass du damit ungeschoren davonkommst? Du hältst mich wohl für dumm! Mittlerweile waren auch seine Ritter eingetroffen. Hugh, wenn ich dich um deine geliebte Streitaxt bitten dürfte? William hatte sich in die Mühle begeben und begann, die hölzernen Stützpfosten des Obergeschosses mit der Axt zu bearbeiten. Walter kam herein und sah ihm zu. Hol mir ein Seil. William hackte in die Pfosten, bis das Gebäude über ihm zusammenzubrechen drohte. Als Walter mit dem Seil kam, schlang William es um einen der Stützbalken, ging mit dem anderen Ende nach draußen und band es seinem Schlachtross um den Hals. Gervais, fessel den Müller und bring ihn nach drin. Das könnt ihr doch nicht tun! Das ist Mord! Setz ein Graf, darf niemanden umbringen! Die Ritter brachten den Müller in die Mühle, banden ihn fest und stürzten wieder nach draußen. Ein Teil des Daches gab nach und unter gewaltigem Getöse stürzte das Obergeschoss ein. Als William sich befriedigt umsah, bemerkte er ein rotwangiges Mädchen, das sich, um keine Aufmerksamkeit zu erregen, mit ihrem rotwangigen Kind im Hintergrund hielt. Du! Komm her! Wer ist dein Vater, Mädchen? Theobald. Ist Theobald ein freier Mann? Ist Leibeigener, Herr. Und wenn die Tochter eines Leibeigenen heiratet, ist es dann nicht das Recht des Herrn und Besitzers, sich in ihrer Hochzeitsnacht als Erster an ihr gütlich zu tun? Aber Herr, dieser barbarische Brauch ist in diesem Teil der Welt seit Menschengedenken nicht mehr ausgeübt worden. Stimmt! Der Vater zahlt stattdessen eine Buße. Wie viel wurde bezahlt? Es wurde noch nichts bezahlt, Herr, aber... Nicht bezahlt? Dabei hat sie schon ein feistes, rotbackiges Kind. Wir hatten nie das Geld, Herr. Aber wenn die Ernte eingebracht ist, können wir zahlen. Lass mich mal dein Kindchen sehen. Komm schon. Gib's mir. William trat auf das Mädchen zu und nahm ihr das Kind behutsam ab. Ihre Augen weiteten sich vor Furcht, aber sie widersetzte sich nicht. William hielt es einen Moment lang fest, dann packte er es mit einer Hand bei den Knöcheln und warf es, so hoch er konnte, blitzschnell in die Luft. Der Vater stützte mit ausgestreckten Armen hinzu, um es wieder aufzufangen. Doch während das Mädchen nach oben starrte, griff William nach ihrem Kleid und riss es auf. Da ich in der Hochzeitsnacht nicht zu meinem Recht gekommen bin und da auch keine Strafe gezahlt worden ist, nehme ich mir jetzt, was mir zusteht. Und wenn ich mit ihr fertig bin, können meine Ritter sie haben. In nur 3 Jahren hatte sich Kingsbridge so sehr verändert, dass es kaum wiederzuerkennen war. Seit jenem Pfingstsonntag, da Philipp mit seinem Heer von freiwilligen Helfern Bischof Warren Bigot einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, war William nicht mehr hier gewesen. Damals hatte es nicht mehr als 40 oder 50 Häuser gegeben. Nun, da William sich durch die wogenden Felder dem Dorf näherte, zählte er mindestens 3-mal so viele. In der Stadt ging es nur im Schritt voran. So voll von Menschen war Kingsbridge. In unmittelbarer Nähe des Klostergeländes fand ein Markt statt. Mehrere hundert Leute tummelten sich hier. Die Nahrung und Getränke, Hüte und Schuhe, Messer, Gürtel, Entenküken, Welpen, Töpfe, Ohrringe, Wolle, Garn und Dutzende andere Gebrauchsgüter ein- oder verkauft. Kein Wunder, dass der Markt in Shiring nichts abwirft, wenn es in Kingsbridge dermaßen floriert. Die Zölle für die Lieferanten, die Gebühren der Standbesitzer und die Verkaufssteuern, die eigentlich mir zufließen sollten, füllen stattdessen die Truhen der Priorei von Kingsbridge. Ja, Herr. Und für seine verfluchte Kathedrale gibt Prior Philipp alles, was er eingesackt hat, wieder aus. Ja, Herr. Die Wände der Kathedrale waren 30 oder 40 Fuß hoch gediehen und ließen bereits die Umrisse der Fenster und Arkadenbogen erkennen. Überall wimmelte es von Arbeitern. Hunderte von Männern und Frauen, die Steine schleppten, Holz spalteten, Fässer rollten und schwere Karrenladungen Sand vom Fluss heraufholten. Und alle arbeiten dazu hier unentgeltlich. Nur für die Vergebung ihrer Sünden. Dieser gerissene Prior hat das hervorragend eingefädelt. Ja, Herr. Da erblickte er mit einem Mal Aljena. Ihr Gesicht war voller geworden und sie wirkte glücklich und gesund. Ihre dunklen Augen blitzten vor guter Laune. Sie trug ein scharlachrotes, reich besticktes Gewand und an ihren Händen funkelten schöne Ringe. Geld wie Heu. Kein Wunder, dass es Richard mit seiner Ausstattung zum Knacken gebracht hat. Der Teufel soll sie haben. Lord William! Die Stimme von Prior Philipp riss William aus einem Tagtraum. Ich bin froh, euch zu begegnen, Prior. Ich ebenfalls. Ihr haltet hier einen Markt ab? Na und? Ich glaube nicht, dass König Stefan Kingsbridge je die Erlaubnis dazu gegeben hat. Noch einer seiner Vorgänger, soweit ich weiß. Was erlaubt ihr euch? Ich oder sonst wer? Das ist völlig egal. Ja! Was fällt euch ein, hier aufzukreuzen und von einer Genehmigung zu faseln? Ihr, der ihr in den vergangenen 4 Wochen über das Land gefegt seid und euch der Brandstiftung, des Diebstahls, der Vergewaltigung und mindestens eines Mordes schuldig gemacht habt. Das hat überhaupt nichts mit dieser Sache zu tun. Wie könnt ihr es wagen, in ein Kloster zu kommen und von einer Genehmigung zu faseln? Nach allem, was ihr verbrochen habt, gibt es vor euch nur noch eines zu sagen. Vater, ich habe gesündigt. Auf den Knien solltet ihr liegen in diesem Kloster. Um Vergebung solltet ihr beten, wenn ihr dem ewigen Feuer der Hölle entrinnen wollt. Und was ist mit eurem Markt? Und was ist mit eurem Markt? Bittet um Verzeihung für eure Schandtaten. Auf die Knie mit euch. Auf die Knie, wenn ihr nicht in der Hölle brennen wollt. Furchtbar, was die Teufel alles mit den armen Seelen anstellen. Sie rösten sie in den Flammen des Höllenfeuers, stechen ihnen die Augen aus und säbeln den Männern mit scharfen Messern das Gemächt ab. William packte plötzlich die nackte Angst. Die Hölle flößte ihm von jeher panischen Schrecken ein. Auf die Knie mit euch! William lenkte sein Pferd rückwärts. Sein verzweifelter Blick irrte nach allen Seiten, doch die Menge schnürte ihn ein. Heftig zerrte er an den Zügeln und sein riesiges Schlachtross bäumte sich gefährlich auf. Vor seinen mächtigen Hufen teilte sich die Menge. Brennend rot vor Scham ergriff er die Flucht durch das Klostertor. Zitternd vor Angst bekannte William seine Sünden auf dem kalten Steinfußboden der kleinen Kapelle in Walorans Bischofspalast. Schweigend und vor Ekel wie erstarrt hörte sich Bischof Walloran die Liste der Morde, Überfälle und Vergewaltigungen an, die William sich hatte zu Schulden kommen lassen. Es bereitete William unendliche Qualen, Walloran um die Vergebung seiner Sünden bitten zu müssen. Aber sie wogen zu schwer, als dass ein gewöhnlicher Priester ihm Absolution hätte erteilen können. Nach der Beichte verließen sie die Kapelle und William fing an, sich wieder wohlzufühlen. Der König hat Kingsbridge nie die Marktrechte erteilt. Soweit ich weiß, gewiss nicht. Man sollte ihm Einhalt gebieten. Ihr werdet mit ihm kaum wie mit einem Leibeigenen umspringen können, der seine Tochter ohne eure Erlaubnis verheiratet hat. Es gibt leider keinen vernünftigen Grund, Kingsbridge seinen Markt zu verwehren. Zwischen Shiring und Kingsbridge liegen 20 Meilen. Dem Marktregal zufolge hätte Kingsbridge durchaus Anspruch auf einen eigenen Markt. Und der König müsste also die Erlaubnis dazu erteilen. Der König tut, was ihm passt. Egal, wir haben es ohnehin nicht mit dem König, sondern mit dem Vogt zu tun. Der Vogt könnte der Priorei befehlen, keinen Markt mehr ohne Genehmigung abzuhalten. Reine Zeitverschwendung. Wer hält sich schon an eine Anordnung, der nicht mit einer Drohung Nachdruck verliehen wird? Philipp, möglicherweise. Wieso sollte er? Ich bin nicht sicher, dass ich es euch erklären kann, aber Philipp glaubt, dass das Gesetz König sein sollte. Blödsinn. Der König ist König. Ich sagte doch, dass ihr es nicht verstehen würdet. Wenn ich meinen Steinbruch noch hätte, könnte ich wieder ohne weiteres Geld zur Aufstellung eines Heeres bekommen. Warum holt ihr ihn euch dann nicht zurück? Ihr könntet ein paar Männer ausschicken und die Steinklopfer vor die Tür setzen. Ihr hasst Philipp aus tiefster Seele, nicht wahr? Er steht im Wege. Alles in allem dürften es 30 Steinbrecher sein. Einige mit Frauen und Kindern. Ja und? Es könnte ein Blutvergießen geben. Tatsächlich? Nun, dann muss ich euch eben Absolution erteilen. Noch in der Nacht brachen sie auf, denn sie wollten ihr Ziel im Morgengrauen erreichen. Außer Walter und den vier Rittern nahm William noch 6 Bewaffnete mit. Ein Großteil des Hügels war seit seinem letzten Besuch verschwunden. Hügel auf reihte sich Gerüst an Gerüst bis in die entlegensten Ecken und hinab in eine tiefe, am Fluss des Hügels ausgehobene Grube. Weit und breit war alles mit grauem Staub überzogen. Ein großes Stück Wald war gerodet worden. Es gab 10 oder 12 Holzhäuser, manche mit Gemüsegärtchen und eines sogar mit einem Schweinekoben. Ein richtiges kleines Dorf. Da tauchte plötzlich ein kleiner Junge vor William auf. Wo sind die Männer von hier? Bursche! Ihr seid Lord William, nicht wahr? Beantworte meine Fragen, Junge, sonst nehme ich dieses Schwert und mache dich einen Kopf kürzer. Wollt ihr etwa Prior Philipp den Steinbruch stehlen? Was ist nur los mit mir? Ich kann ja nicht mal mehr einem Kind Angst einjagen. Wieso glauben die Leute eigentlich, sie könnten mir trotzen? Dieser Steinbruch gehört mir. Prior Philipp kannst du vergessen. Der kann dir jetzt auch nicht helfen. Das Gemetzel war vorbei. William drehte sich um und ließ seinen Blick über den Schauplatz schweifen. Er sah 2 Steinklopfer davonrennen. Ihr Anführer Otto Blackface war gerade getötet worden. Der erbitterte Kampf war ein Rückzug geworden. Seine Ritter setzten den Flüchtenden nach. William stand schwer atmend und unbeweglich da. Diese verdammten Steinbrecher haben sich gewehrt. Und wie? Er sah auf Gilbert hinab, der bewegungslos in einer Blutlache lag. William berührte mit der Hand seine Brust. Kein Herzschlag. Gilbert war tot. William streifte durch das Gelände zwischen den immer noch brennenden Häusern und zählte die Leichen. 3 Steinklopfer waren tot. Da lag eine Frau mit Kind, von Pferden zu Tode getrampelt. 3 von Williams Kriegern waren verwundet und 4 Pferde tot. William trat neben den toten Leib seines Schlachtrosses. Das Tier war ihm lieb und teuer gewesen. mehr als die meisten Menschen. Das reinste Schlachthaus. Was als simple Operation zur Vertreibung von ein paar hilflosen Arbeitern begann, war in eine hitzige Schlacht mit hohen Verlusten ausgeartet. Walter ritt auf William zu und sah, dass Gilbert tot zwischen den Steinen lag. Er bekreuzigte sich. Gilbert hat mehr Männer getötet als ich. Ja, ja. Ein großer Verlust für uns. Seinesgleichen gibt's nicht viele. Und ich kann es mir nicht leisten, nur einen davon wegen eines Scharmützels mit einem verfluchten Mönch zu verlieren. Von den Pferden ganz zu schweigen. Die reinste Schweinerei! Diese paar Leute haben uns eine heftigere Schlacht geliefert als die Rebellen Roberts von Gloucester. Ich verstehe das nicht. Wofür zum Teufel glaubten die eigentlich kämpfen zu müssen? Es hatte Prior Philipp das Herz zerrissen, als er erfuhr, was im Steinbruch vorgefallen war. 5 Tote, darunter ein kleines Mädchen. Er hatte sich in seinem Haus verkrochen und bitterlich geweint. Gutherzige, gottesfürchtige und fleißige Menschen, die ein Recht darauf hatten, von ihrem Herrn Frieden und Gerechtigkeit zu erwarten. Dieser Teufel William hat sie hingemetzelt wie ein Fuchs, der Hühner reißt. Philipp hat den Schallring beim Vogt Gerechtigkeit gefordert. Lord William verfügt über eine kleine Armee. Wie soll ich ihn da wohl verhaften? Der König braucht Ritter für seinen Kampf gegen Mathilde. Wenn ich Mordanklage gegen William erhebe, werde ich entweder auf der Stelle von seinen Rittern getötet oder später von König Stefan als Verräter aufgeknüpft. Dann teilte der Vogt ihm mit, dass William offiziell Beschwerde gegen den Markt in Kingsbridge geführt hatte. Es war natürlich absurd, dass William ungestraft morden konnte und gleichzeitig wegen einer reinen Formalität Anklage gegen Philipp erhob. Dennoch fühlte sich Philipp hilflos. Es stimmte, dass er für den Markt keine Genehmigung hatte und genau genommen im Unrecht war. Ich bin der Prior von Kingsbridge. Ich habe nichts als meine moralische Autorität in die Waagschale zu werfen. Also muss ich den Markt einstellen. Diese Entscheidung versetzte ihn in eine verzweifelte Lage. Philipp verwandte jeden Penny auf den Bau der Kathedrale. Und nun verlor er auf einen Schlag nicht nur den Nachschub an kostenlosen Steinen, sondern auch die Einkünfte aus dem Markt. Möglicherweise sogar die freiwilligen Hilfskräfte, von denen viele hauptsächlich wegen des Marktes gekommen waren und künftig wohl ausblieben. Ihr zieht euch viel zu große Stiefel an, Philipp. Ihr seid bloß ein unbedeutender Abt, aber ihr bildet euch ein, dem Bischof, dem Grafen und dem Vogt Vorschriften machen zu können. Ihr macht eure Rechnung ohne den Wirt. Wir sind zu mächtig für euch. Ihr macht uns nichts als Scherereien. Aber Prior Philipp ließ sich von dem Vogt nicht beeindrucken. Er wollte weiterkämpfen. Und das hieß, dass er den König aufsuchen musste. Gerne tat er es gewiss nicht. Aber nur der König konnte ihm die Markterlaubnis erteilen. Nur der König konnte die Kathedrale noch retten. Philipp packte seine Sachen für die längere Reise, die ihm bevorstand. Heute würde er sich zusammen mit Richard nach Lincoln zum König aufmachen. Im Klosterhof spielte Jonathan Novizenmeister und unterrichtete eine nur in seiner Einbildung bestehende Schülerschar. Das ist falsch, Godfrey. Wenn du deine Breven nicht lernst, gehst du heute ohne Abendessen ins Bett. Prior Philipp verweilte einen Moment lang in der Türöffnung und sah dem Jungen zu. Guten Morgen, Vater. Guten Morgen, Bruder John. Jonathan, das Findelkind des Klosters, war mittlerweile fast 5 Jahre alt. Ein aufgeweckter, selbstbewusster Knabe. Johnny Edpens kleidete ihn nach wie vor in Miniaturmönchskutten. Die meisten betrachteten ihn als eine Art Schoßkind, als amüsantes Spielzeug. Doch Philipp bedeutete er mehr als das. War er doch selbst von einem gütigen Abt aufgezogen worden? Und nichts schien ihm natürlicher als Jonathan gegenüber, die gleiche Rolle einzunehmen. Guten Morgen, Vater. Guten Morgen, Jonathan. Jonathan, was hieltest du davon, zur Schule zu gehen? Latein kann ich schon. Wirklich? Ja, hör zu. Omnius, pluvius, buvius, nomine, patri, amen. Ja, das klingt zwar wie Latein, aber so ganz stimmt es noch nicht. Unser Novizenmeister wird es dir richtig beibringen. Hör mir mal zu. Ich gehe für eine Weile weg. Warum denn? Ich muss den König sprechen. Oh. Du bist jetzt fast 5 und ich hätte gerne, dass du meine Abwesenheit zur Schule gehst. Würde dir das Spaß machen? Ja, Vater. Dann gib mir einen Kuss zum Abschied. Auf Wiedersehen, Vater. Auf Wiedersehen, mein Sohn. Es wurde Zeit zum Aufbruch. Die nötigen Vorkehrungen waren getroffen. Alinas Bruder Richard war, nachdem er ein Jahr lang als Knappe gekämpft hatte, vom König zum Ritter geschlagen worden. Er war nur heimgekehrt, um sich eine neue Ausrüstung zu beschaffen. Er hatte sich zu einem stattlichen, breitschulterigen jungen Mann entwickelt. Prior Philipp und Richard machten sich nun endlich auf den Weg. Sie waren noch immer 3-4 Meilen von Lincoln entfernt, als sie zu Philipps Erstaunen auch schon an einem Stadttor anlangten. Schon von weitem hatten sie den Hügel mit den Türmen der Kathedrale und den Burgzinnen sehen können. Die Vororte müssen wahrlich riesig sein. Die Bevölkerung muss in die Tausende gehen. Da müsst ihr wohl recht haben, Vater. Um Weihnachten war Lincoln in die Hände Ranulfs von Chester gefallen, der mächtigste Mann in Englands Norden war. Ein Verwandter der Kaiserin Mathilde. König Stefan hatte die Stadt zwar wieder an sich gebracht, aber Ranulfs Truppen hielten nach wie vor die Burg besetzt. Die Stadt war also in der merkwürdigen Lage, zwei miteinander verfeindete Heerlager innerhalb seiner Stadtmauern zu beherbergen. Sie passierten ein weiteres Tor und befanden sich im Herzen der Stadt. Schlagartig herrschte eine ganz andere Atmosphäre. Es war viel ruhiger. Doch lag Spannung in der Luft. Unmittelbar zu ihrer Linken befand sich der Eingang zur Burg. Die große, eisenbeschlagene Tür im Durchgang war fest verschlossen und Wachposten in Panzerzeug, deren Eisenhüte das fahle Sonnenlicht widerspiegelten, patrouillierten auf der zinnenbesetzten Mauer. Trotz ihrer Nähe zur Burg diente die Kathedrale dem König als militärisches Hauptquartier. Der Friedhof war ein einziges Heerlager aus Zelten und Kochfeuern und weidenden Pferden. Philipp und Richard begaben sich durch das Feldlager in die Kathedrale. Hier drinnen war es sogar noch voller als draußen. Die Seitenschiffe dienten als Ställe. Im Mittelschiff drängten sich die Bewaffneten und auch hier gab es Kochfeuer und Bettstellen. Die Vierung sowie der Ostflügel der Kathedrale waren durch Seile abgeteilt. Der Ostteil schien den Priestern vorbehalten und die Vierung diente dem König als Quartier. Die Absperrung war durch Wachtposten gesichert. Dahinter drängten sich die Höflinge und schließlich saß in einem Zirkel von Grafen König Stefan auf einem hölzernen Thron in der Mitte. Richard von Kingsbridge, wie gut, euch wieder hier zu sehen. Hab Dank, mein Herr und König. Habt ihr euch etwa einen Mönch als Knappen mitgebracht? Dies ist der Prior von Kingsbridge, Herr. Natürlich, ich kenne doch Prior Philipp. Seid ihr gekommen, um für mich zu kämpfen? Ich bin gekommen, weil das Werk Gottes, der Wiederaufbau der Kathedrale von Kingsbridge, dringend der Hilfe meines Herrn und Königs bedarf. Darüber müsst ihr mir ausführlich berichten. Kommt morgen wieder, dann habe ich mehr Zeit. König Stefan war weder am nächsten Tag, noch am Tag darauf, noch am übernächsten Tag zu sprechen. Philipp musste sich in Geduld üben. Er nutzte die Gelegenheit zur Meditation. Als Prior blieb ihm dazu gewöhnlich nur wenig Zeit. Doch hier gab es nichts für ihn zu tun, sodass er sich in seine Gedanken versenken konnte. Die Höflinge machten schließlich einen großen Bogen um Philipp, was ihn auffällig machte und es dem König zunehmend erschwerte, ihn zu übersehen. Schlaft ihr etwa mit offenen Augen? Ich bitte um Entschuldigung, Herr, aber ich habe nachgedacht. Macht nichts. Ich will mir eure Kutte borgen. Was? Ich will die Burg genau in Augenschein nehmen. Wenn ich wie ein Mönch aussehe, schießen sie wenigstens nicht mit Pfeilen nach mir. Macht schon, zieht euer Gewand aus. Aber Herr, was soll ich dann anziehen? Ich vergaß, wie keusch ihr Mönche seid. Robert, leit mal euren Waffenrock, schnell. Der Ritter, der sich gerade mit einem Mädchen unterhielt, zog sich geschwind aus, reichte dem König mit einer Verbeugung seinen Rock und wandte sich mit einer unmissverständlichen Geste wieder dem Mädchen zu. Philipp zog die Kutte aus und legte den kurzen, scharlachroten Waffenrock des Ritters an. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir kommen und mir über die Kathedrale in Kingsbridge berichten. Stefan hob seinen purpurnen, mit weißem Fell besetzten Umhang auf. Legt ihn um. Damit lenkt ihr die Aufmerksamkeit von mir ab und auf euch. Philipp begriff, dass der König ihm damit unmissverständlich zu verstehen gab, dass er in seinem Heerlager nichts zu suchen habe. Doch Philipp wusste auch, dass sich jetzt die einmalige Chance bot, seinem Anliegen Gehör zu verschaffen. Vielleicht ist es Gottes Wille, dass ich für den König sterbe. Er griff nach dem purpurroten Umhang und legte ihn sich um. Der Mut Philipps beeindruckte Stefan. Dann wandte er sich um und ging auf das Nordportal zu. Philipp folgte ihm. Die Burgmauern waren auf soliden Erdwällen errichtet und von einem trockenen Graben umgeben. Zwischen dem Grabenrand und den nächstliegenden Gebäuden erstreckte sich etwa 100 Schritt weit unbebautes Gelände. Stefan unterzog die Mauer einer eingehenden Prüfung, wobei er sich dicht an die Rückwände der Häuser am Rande des offenen Geländes hielt. Stefan ließ Philipp zu seiner Linken, also zwischen sich und der Burg, gehen. Habt ihr Angst? Philipp? Schreckliche Angst. Und ihr? Ein wenig. Philipps Blick ging immer wieder zur Burg hinüber und suchte die Wallanlage nach einem schussbereiten Bogenschützen ab. Falls ich sterbe, werdet ihr dann Kingsbridge einen Markt geben und William Hamley dazu bewegen, dem Kloster den Steinbruch zu überlassen? Ich gab euch diesen Steinbruch schon vor Jahren, nicht wahr? Nicht ganz. Ihr habt uns das Recht verliehen, Steine für die Kathedrale zu brechen. Den Steinbruch selbst gab dir Percy Hamley. Percys Sohn William hat meine Steinbrecher überfallen, 5 Menschen umgebracht, darunter eine Frau und ein Kind, und nun verweigert er uns den Zugang. Sowas sollte er lieber unterlassen. Vor allem, wenn er von mir zum Grafen von Shiring ernannt werden will. Verflucht nochmal, ich sehe beim besten Willen keine Möglichkeit, wie man in diese Burg eindringen könnte. Ich bitte euch, befehlt William, den Steinbruch wieder zu öffnen. Er missachtet euch und bestiehlt unseren Herrgott. Ich glaube, sie haben nicht sehr viele Männer da drin. Vermutlich sind sie fast alle auf den Wallanlagen, um einen starken Eindruck zu machen. Wie war das mit dem Markt? Philipp begriff, dass ihm der König nur zuhören würde, solange er die Bogenschützen auf sich lenkte und Stefan mit seinem Rücken deckte. Er wischte sich mit der Pelzmanschette des königlichen Umhangs die Stirn. Mein Herr und König, jeden Sonntag kommen Menschen aus der ganzen Grafschaft nach Kingsbridge zum Gottesdienst und zur unentgeltlichen Arbeit am Dombau. Anfangs verkauften nur wenige einfallsreiche Männer und Frauen Fleischpasteten, Wein, Hüte und Messer an die freiwilligen Hilfskräfte. Doch mit der Zeit wurde daraus ein richtiger Markt. Und nun bitte ich euch, diesen Markt offiziell zu genehmigen. Werdet ihr für die Urkunde bezahlen? Ja, Herr, ich werde zahlen. Falls ihr nicht wünscht, uns die Genehmigung zum höheren Ruhm des Herrn kostenlos zu gewähren. Ihr seid ein tapferer Mann, wie ihr vor mir steht, mit dem Rücken zum Feind und dennoch mit mir handelt. Wenn es Gottes Wille ist, dass mein Leben zu Ende geht, dann kann nichts mich retten. Aber wenn Gott will, dass ich weiterlebe und den Dom in Kingsbridge baue, dann können 10.000 Bogenschützen nichts gegen mich ausrichten. Gut gesagt. Mein Herr und König, wenn ihr einen Brief an den Vogt von Shiring schreiben würdet. Von der Kathedrale her eilte einer der Grafen zu Ihnen. Robert von Gloucester ist auf dem Weg hierher, mein Herr und König. Was? Wie weit von hier? Nicht weit. Höchstens einen Tagesmarsch. Mit wem hat er sich verbündet? Mit sämtlichen Grafen und Rittern, die in den vergangenen 2 Jahren ihre Ländereien verloren haben. Natürlich, natürlich. Wie viel Mann sind sie insgesamt? Um die 1.000. Endlich! Endlich werde ich Robert von Gloucester auf dem Schlachtfeld begegnen. Ich wünschte nur, ich hätte mehr Männer. Aber dennoch, 100 Leute mehr fallen nicht so sehr ins Gewicht. Philipp hörte sich das alles schweigend an. Eben noch war er nahe daran gewesen, von Stefan die gewünschte Genehmigung zu erhalten. Nun aber beschäftigten den König andere Dinge. Doch Philipp gab noch nicht auf. Herr, ihr seid meiner Bitte wohlgesonnen? Ja, ihr habt doch meine Worte vernommen. Mein Herr und König? Philipp erkannte die Stimme und sein Mut sank. Er drehte sich um und erblickte William Hamley. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Ich habe 50 Ritter und 200 Männer aus meiner Grafschaft mitgebracht. Was für ein guter Mann ihr seid. Damit sind wir dem Feind überlegen. Ihr werdet mit mir die Mitte bilden. Der König legte William einen Arm um die Schulter und ging mit ihm in die Kathedrale. Um Haaresbreite hätte ich meine Mission erfüllt. Doch dann kam William und hat mit seiner Armee den Sieg über die Gerechtigkeit davongetragen. Philipp stand auf dem Dach der Kathedrale und unter ihm lag ausgebreitet wie auf einer Landkarte die Stadt Lincoln. Er beobachtete, wie König Stephans Heer die Stadt in einem bunten Haufen verließ und sich auf dem Hügelkamm allmählich zu drei ordentlichen Kolonnen formierte. Stephan und William bildeten mit ihren Leuten die Mitte. Rechts hatte er die anderen Grafen aufgestellt und links seine bretonischen Söldner. Jenseits von Stephans Heer, ihre Umrisse waren kaum mehr zu erkennen, tummelte sich das Heer der Rebellen, gleich einem Bienenschwarm auf den Feldern. Zunächst hatte es ausgesehen, als käme es nicht recht vom Fleck, aber als Philipp nach einer Weile wieder hinschaute, war es schon ein gutes Stück näher gerückt. Wenn Gott eine neue Kathedrale in Kingsbridge wünscht, so wird er selbst Sorge dafür tragen, dass König Stephan heute Robert von Gloucester unterliegt und ich die siegreiche Kaiserin Mathilde bitten kann, mir den Steinbruch zurückzugeben und den Markt zu genehmigen. Sollte aber Stephan siegen, so muss ich wohl den Willen Gottes hinnehmen. Das Heer der Rebellen kam ungefähr eine Meile vor der Front des Königs zum Stehen. Eine Weile lang geschah gar nichts. Und es schien, als wolle niemand den Kampf beginnen. Der Wind flaute ab und die Pferde beruhigten sich. König Stephan nahm seinen Helm ab und kratzte sich am Kopf. William wurde angesichts der Ruhe mulmig zumute. Ein süßsaurer Geruch von Angst lag in der Luft. Die entrechteten Adeligen aus Graf Roberts Heer gingen geschlossen zum Sturmangriff über. Vorwärts! König Stephan stieß einen Schlachtruf aus und stürmte vor. William zog sein Schwert und rannte dem König nach. Die Schlacht hatte begonnen. Die Berittenen gerieten zwischen dem König und dem Feind. Man sah nur noch Männer und Pferde, die aufeinander prallten, herumwirbelten, angriffen und fielen. Die Bretonen links neben William wurden von den Keulen und Äxten der Rebellen zurückgetrieben. Sie wüteten wie die Berserker. Sie brannten offenbar darauf, die reiche Stadt zu plündern. Die Bretonen hingegen, die nichts aus dem nächsten Soll zu erwarten hatten, kämpften defensiv und gaben immer mehr Boden preis. König Stephan inmitten des Getümmels hieb mit einem riesigen Schwert um sich. Doch er war in größter Gefahr, eingekesselt zu werden. Denn auf beiden Flanken wichen seine Leute zurück. Zu seiner Linken flüchteten die bretonischen Söldner, zu seiner Rechten suchten die Grafen ihr Heil im Rückzug nach Lincoln. Nur die Mitte hielt im Ansturm noch stand. Da bewegte sich die rechte Seite wieder nach vorn. William schaute hinüber, um zu sehen, wer den Angriff führte, und stellte verblüfft fest, dass es die Bürger von Lincoln waren, die den Feind in erbittertem Kampf zurückdrängten. Vermutlich glauben sie, Heim und Herd verteidigen zu müssen. Aber wer hat sie so eilig aufgebrochen? Richard von Kingsbridge war ihr Anführer, der von seinem Schlachtross aus die Bürger anfeuerte. Wenn der König sieht, wie tapfer sich Richard schlägt, ist all meine Mühe womöglich umsonst. William war zutiefst entmutigt. Er hielt die Schlacht für verloren und fürchtete schon um sein Leben. Da war auf einmal Walter an seiner Seite. Wir haben verloren! Nicht viel weg von hier! Noch nicht! Im selben Moment kam ein großer Steinbrocken übers Feld geflogen und traf Stephans Gesicht. Der König stolperte und ging in die Knie. Die Streitaxt entfiel seinen Händen. Ein feindlicher Ritter lief auf ihn zu und riss ihm den Helm vom Kopf. Der König! Ich habe den König gefangen genommen! Die Bürger von Lincoln räumten hastig ihre Hausdächer. Sie rannten los, um die Stadttore zu schließen. Aber auch aus der Burg strömten plötzlich die Rebellen, drängten sich zwischen die Stadtbewohner und rissen die Tore wieder auf, um ihrem siegreichen Heer freien Zugang zu verschaffen. Philipp hatte ebenfalls das Dach verlassen und stand nun in der Kirche. 100 oder noch mehr Bürger befanden sich bereits dort. Und die Menge strömte unaufhaltsam weiter durch die Portale. Vater! Der König ist in Gefangenschaft geraten. Ihr müsst uns Einlass gewähren. Schließt die Türen! Nein! Das könnt ihr nicht tun. Das ist nicht eure Kathedrale, Prior Philipp, sondern meine. Ihr könnt die Leute doch nicht abweisen. Sie suchen Schutz. Wenn wir die Türen nicht verschließen, gehen wir alle zugrunde. Vergesst nicht, wer ihr seid. Es steht euch nicht zu, Angst zu haben. Schon gar nicht vor dem Tod. Reißt euch gefälligst zusammen. Schafft mir den Kerl von Bleibe! Seht ihr denn nicht, was er tut? Warum geht ihr nicht selber hinaus und beschützt sie, wenn ihr so tapfer seid? Schließt die Tore! Die Gefangenen wurden auf die Burg gebracht und in Käfige gesperrt. In jedem Verschlag sperrten die Rebellen 8 bis 10 Gefangene. Philipp hockte in der Ecke eines Käfigs und kam sich wie ein Dummkopf und Versager vor. Doch damit nicht genug. Das Kloster in Kingsbridge würde ein Lösegeld für seine Freilassung bezahlen müssen. Weiß jemand, was aus Richard von Kingsbridge geworden ist? Ja, er hat wie ein Löwe gekämpft. Als die Lage brenzlig wurde, hat er die Städte mobilisiert. Ist er gefallen oder lebt er noch? Ich habe ihn am Ende aus den Augen verloren. Und was ist mit William Hamley? Er ist entkommen. Ich habe gesehen, wie er der Meute weit voraus im gestreckten Galopp über die Felder setzte. Bald erschienen die ersten Frauen und Anverwandten, um über das Lösegeld für ihre Angehörigen zu verhandeln. Anfangs noch schüchtern und verängstigt, mit der Zeit jedoch immer energischer. Die Beute türmte sich immer höher und die Käfige leerten sich zusehends. Dann entdeckte Philipp, dass in einem der Käfige nur ein einziger Gefangener saß. Dazu im Zwingblock, als wolle man doppelt sicher gehen. Philipp starrte ihn eine ganze Weile lang an, bevor ihm dämmerte, wen er vor sich hatte. Seht nur, der einzelne Mann da drüben. Täusche ich mich oder ist er es wirklich? Herr jeder König. Ein Mann in Priesterkleidung kam auf Philipps Käfig zu. Wer von euch ist Philipp von Kingsbridge? Ich. Wache? Ja. Lasst diesen Mann frei. Ja, sofort. Prior Philipp, folgt mir bitte. Auf wessen Geheiß? Habt ihr keine Idee, zu wem ich euch bringe? Philipp! Gelobt sei der Herr Francis. Die beiden Brüder liefen aufeinander zu und fielen sich um den Hals. Und Philipp schossen vor Freude die Tränen in die Augen. Philipp, Francis, William Hamley und Bischof Walleran verneigten sich vor Kaiserin Mathilde und warteten. Die Kaiserin ignorierte sie und setzte ihre Unterhaltung mit einer Hofdame fort. 2 Monate waren seit der Schlacht in Lincoln vergangen und für Mathilde war alles nach Plan verlaufen. Die Bischöfe hatten sie zur Königin erkoren. Derzeit verhandelte sie mit der Bürgerschaft von London über ihre Krönung in Westminster. Bischof Henry und Bischof Walleran war es gelungen, William Hamley zu überreden, das Lager zu wechseln und sich auf Mathildes Seite zu schlagen. Nun, Francis, hier haben wir wohl euren Zwilling. Mein Bruder Philipp, Milady, der Prior von Kingsbridge. Der ein bisschen zu alt und grau für einen Zwillingsbruder ist, Milady. Und Sir William Hamley, der in der Schlacht zu Lincoln so wacker gegen meine Truppen gekämpft und sich nunmehr eines Besseren besonnen hat. Jawohl, Milady. Prior, ihr habt mich gebeten, euch die Genehmigung für euren Markt zu erteilen. Ja, Herrin. Ihr habt außerdem darum ersucht, Steine aus dem Steinbruch des Grafen von Shiring entnehmen zu dürfen. Dieses Recht stand uns seit Jahren zu. Erst kürzlich hat William unsere Steinbrecher vertrieben, dabei 5 Männer getötet. Den Steinbruch habe ich als Vergeltungsmaßnahme für den illegalen Markt geschlossen. Wer dem einen einen Steinbruch zubilligt, dem anderen aber das Recht verleiht, dort Steine zu fördern, beschwört von vornherein Streitigkeiten herauf. Da kann ich Ihnen nur aus vollstem Herzen zustimmen, Herrin. Der Steinbruch darf nur einem von beiden gehören. Meine Entscheidung lautet, der Steinbruch soll meinem edlen Verbündeten Sir William gehören. Habt Dank. Kingsbridge soll jedoch die gleichen Marktrechte wie Shiring erhalten. Die gleichen Marktrechte wie Shiring, Milady. Genau so habe ich mich ausgedrückt. Ihr habt also beide etwas bekommen. William den Steinbruch und Prior Philipp den Markt. Dafür werdet ihr mir je 100 Pfund bezahlen. Auf dem Rückweg von Lincoln hatte Philipp viel Zeit, um nachzudenken. 100 Pfund? Die Priorei besitzt im Augenblick nicht einmal 100 Pennies. Woher soll ich wohl so viel Geld nehmen? Der Markt braucht Jahre, bis er das abwirft. Die Fliese, die sich in der Scheune des Klosters stapelten, würden binnen weniger Wochen auf der Wollmesse von Shiring verkauft werden und sollten etwa 100 Pfund einbringen. Genug, um Mathilde das Marktrecht zu bezahlen. Aber dann bliebe nichts für die nächsten Monatslöhne der Handwerker übrig. Es sei denn... In Kingsbridge angekommen, begab sich Philipp ohne Umweg zu Aljena. Seid mir gegrüßt, Vater. Aljena? Als wir Kunde von der Schlacht zu Lincoln erhielten, haben wir schon befürchtet, ihr wärt ums Leben gekommen. Habt ihr in Winchester Gerechtigkeit gefunden? Nur zum Teil. Kaiserin Mathilde hat uns die gleichen Marktrechte wie Shiring erteilt, aber den Steinbruch vorenthalten. Allerdings verlangt sie 100 Pfund für die Gewährung der Marktrechte. Und ich dachte, ihr könntet mir vielleicht helfen. Ich? In ein paar Wochen, wenn ihr eure Wolle erst an die Flamen verkauft habt, verfügt ihr über 200 oder mehr Pfund. Die ich euch nur allzu gerne geben würde, aber ich brauche sie, um nächstes Jahr wieder Wolle kaufen zu können. Ich habe mir überlegt, ob ich euch vielleicht die Wolle aus dem nächsten Jahr verkaufen kann. Aber die habt ihr ja noch nicht. Kann ich sie euch nicht im Voraus verkaufen? Ich wüsste nicht wie. Ganz einfach. Ihr gebt mir das Geld jetzt. Ich gebe euch die Wolle nächstes Jahr. Ich müsste euch einen geringfügig niedrigeren Preis bieten als den, den ihr durch Warten selbst erzielen könnt. Also erleide ich einen kleinen Verlust und ihr erzielt einen kleinen Gewinn. Das klingt vernünftig. Wenn ihr das tut, Aljena, dann rettet ihr damit die Kathedrale. Einst wart ihr es, der mich gerettet hat, nicht wahr? Ja, das stimmt. Dann sind wir jetzt quitt. Gott segne euch. Das Geld werde ich erst nach der Wollmesse in Shiring haben. Aber... Was, Aljena? Wenn euch Mathilde die gleichen Marktrechte wie Shiring verliehen hat, könnten wir doch in Zukunft auch eine Wollmesse abhalten. Oder irre ich? Ihr habt recht. Warum bin ich nicht selbst auf die Idee gekommen? Eine Wollmesse wirft in einer einzigen Woche mehr ab als ein Sonntagsmarkt im ganzen Jahr. Dieses Jahr wird es natürlich noch nicht klappen. Niemand würde davon erfahren. Aber wir können auf der diesjährigen Wollmesse in Shiring für unsere eigene im nächsten Jahr werben und sicherstellen, dass wirklich alle Aufkäufer Bescheid wissen. Am Gedenktag des heiligen Adolphus war Punkt 12 Feierabend. Und die Bauleute begrüßten das mittagliche Glockenzeichen mit einem Seufzer der Erleichterung. Gewöhnlich arbeiteten sie an 6 Wochentagen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, sodass sie die Erholungspausen, die ihnen die heiligen Tage boten, gut brauchen konnten. Allein einer war so vertieft in seine Arbeit, dass er das Läuten nicht hörte. Philipp stellte sich hinter ihn und begutachtete sein Werk. Der Mann arbeitete an einem Kapitel ein Blattmuster aus dem Stein heraus. Die Blätter waren stark unterhöhlt und äußerst fein. Philipp stellte überrascht fest, dass der junge Handwerker Jack war, Toms Stiefsohn. Vom anderen Ende der Baustelle kam Baumeister Tom zu ihm herüber. Seid gegrüßt, Vater. Tom, ich dachte, Jack ist noch in der Lehre. Ist er auch. Der Junge ist unglaublich. Es gibt Männer hier, die schon Steine geschnitten haben, bevor er auf die Welt kam. Und trotzdem kann ihm keiner das Wasser reichen. Dabei ist er noch nicht einmal mein eigener Sohn. Toms Sohn Alfred war selbst Steinmetzmeister mit eigenen Lehrlingen und Gesellen. Aber Philipp wusste, dass Alfred mit seiner Gruppe nicht bei den schwierigen Arbeiten eingesetzt wurde. Es war ein warmer Frühsommertag. Und noch ein paar Stunden, bis das Fest zu Ehren des Schutzheiligen stattfinden würde. Jack gönnte sich das Vergnügen, einmal wieder durch den Wald zu streifen. Wenn er in den Wald ging, dachte er nach über die Schönheit, die in den richtigen Proportionen schlummert, über die Frage, warum Gebäude nicht einstürzen, sondern stehen blieben, und wie es sich wohl anfühlen mochte, Aljenas Körper zu streicheln. Seit ihrer ersten Begegnung vor 5 Jahren auf Earl's Castle betete er sie heimlich an. Es muss die Tochter des Grafen sein. Sie ist wunderschön. Und so entrückt wie damals war sie für ihn geblieben. Aljena war 22, er 17. Sie war die Tochter eines Grafen, er ein Bastard. Sie war eine reiche Wollhändlerin, er ein mittelloser Lehrling. Noch schwerer jedoch wog die Tatsache, dass sie geradezu berühmt war für die Zahl der Bewerber, die sich bei ihr einen Korb geholt hatten. Wie sollte sich da ausgerechnet Jack Hoffnungen machen? Allerdings hatten Aljena und er eines gemeinsam: ihre Vorliebe für den Wald. Jack kannte Aljenas Lieblingsplatz. Wie von selbst lenken seine Schritte ihn dorthin. Und tatsächlich, da saß sie im Halbschatten unter einer Buche und las. Jack war verblüfft. Was lest ihr da? Oh mein Gott, habt ihr mich erschreckt. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Was lest ihr da? Mein Vater hat dieses Buch eins für mich mitgebracht. Ein paar Tage später wurde er ins Gefängnis gesteckt. Könnt ihr lesen? Ja, ich kenne viele Geschichten. Wie meint ihr das, ihr kennt sie? Ich kann sie rezitieren. Wie ein Spielmann? Was ist ein Spielmann? Na, ein Mann, der herumreist und Geschichten erzählt. Sie treten auf Märkten und Messen auf und kommen an Festtagen auf die Burgen der Herren. Meine Mutter hat mir die Geschichten beigebracht. Aber wie könnt ihr sie euch merken? Es gibt Geschichten, für die man Tage braucht. Ich weiß auch nicht. Es ist so ähnlich, wie man sich in einem Wald zurechtfindet. Man hat nicht den gesamten Wald im Kopf. Aber wo man auch sein mag, man weiß von dort immer weiter. Das erste Spiel der Feier bestand aus dem Verzehr des Wievielbrots. Die Mönche hatten im Westen des Klosterhofs Tische aufgestellt und das Küchengesinde trug schon die dampfenden Kessel auf. Philipp reichte Tom als Ersten das Wievielbrot. Im Laufe der Jahre hatte Philipp Tom mehr und mehr zu schätzen gelernt. Tom war nicht mehr derselbe Mann, der vor 5 Jahren um Arbeit bettelnd ins Kloster gekommen war. Philipp musste dem Wievielbrot die erste Frage stellen. Wie viele Jahre wird es noch dauern, bis die Kathedrale fertig ist? Tom biss ein Stück von dem Brot ab. Kleine, harte Körner waren hineingebacken. Und als Tom sie in seine Handfläche spuckte, zählte er 30. 21, 30. Ha, so lange werde ich also leben. Tom reichte das Brot an Ellen weiter. An jenem Tag, als Ellen der Priorei verwiesen worden war, hatte Philipp geglaubt, sie sei für immer verschwunden. Dann war sie doch wieder aufgetaucht und Tom hatte Philipp flehentlich gebeten, ihr zu vergeben. Philipp hatte ihm den Wunsch erfüllt. Tom und Ellen waren vermählt worden. Dennoch fühlte sich Philipp in Ellens Gegenwart nicht wohl. Ellen! Von wie vielen Männern wirst du geliebt? Ellen biss ein winziges Brötchen Brot ab und zählte 3 Körner. Ich will euch sagen, wer meine 3 Liebsten sind. Der erste ist Tom. Der zweite ist Jack. Und der dritte ist Alfred. Als nächste war Toms Tochter Martha an der Reihe. Sie war 12 Jahre alt und schüchtern. Das Brot sagte ihr 3 Ehemänner voraus, was höchst unwahrscheinlich schien. Martha reichte das Brot an Jack weiter. Philipp erkannte an ihrem Blick, dass sie ihren Stiefbruder wie einen Helden anhimmelte. Jack war Philipp ein Rätsel. Als Kind war er mit seiner bleichen Haut, dem karottenroten Haar und den hervorstehenden grünen Augen geradezu hässlich gewesen. Doch nun, da er zum jungen Mann herangewachsen war, hatten sich seine Züge sozusagen harmonisch gefunden. Ansonsten besaß er das gleiche Ungestüm wie seine Mutter. Hielt wenig von Disziplin und Gehorsam war für ihn ein Fremdwort. Wenn er sich mit der Kirche anvertraute, könnte er es leicht zum Bischof bringen. Jack, wie viele Jahre dauert es noch, bis du heiratest? Jack biss nur ein kleines Stück ab. Er schien darauf bedacht zu sein, möglichst bald zu heiraten. Jacks sichtliche Empörung zeigte, dass er den ganzen Mund voll Kerne hatte. Und als er sie gezählt hatte, malte sich pure Ablehnung auf seinem Gesicht. Die Endsumme lautete 31. Aber dann bin ich ja schon 48. Jack reichte Aljena das Brot. Wie viele Jahre dauert es, bis ihr heiratet? Oh, dieselbe Frage noch einmal zu stellen, ist zu simpel, Jack. Das Spiel sollte schließlich für Witz und Spott sorgen. Doch Aljena, berüchtigt für die Zahl ihrer abgewiesenen Bewerber, brachte alle wieder zum Lachen, indem sie einen riesen Batzen Brot abbiss. Aber ihre Rechnung ging nicht auf. Sie spuckte nur einen einzigen Samenkern aus. Philipp hörte den Fragen nicht mehr zu. Er dachte nach. Die Ankündigung, dass Kingsbridge im kommenden Jahr eine eigene Wollmesse abhalten würde, war von den Händlern freudig aufgenommen worden. Im Großen und Ganzen sah die Zukunft für die Priorei weit rosiger aus als noch vor 6 Monaten. Auf den Sonntagsmärkten herrschte wieder reges Treiben und die Einnahmen hielten sich mit den hohen Ausgaben für die Steine die Waage. Nach dem Spiel wurde gegessen. Dann verkündete Philipp, dass die Wettrennen auf der Weide am Flussufer stattfinden. Tom und Philipp sahen einem Wettrennen zu, bei dem die Jungen auf den Händen laufen mussten. Ja! Jack gewann. Dieser Junge ist wirklich ganz außergewöhnlich. Nicht jeder kann so schnell auf den Händen laufen. Das stimmt. Aber an seine akrobatischen Fähigkeiten habe ich dabei gar nicht einmal so sehr gedacht. Ich weiß. Jacks Wissensdurst war Tom eine große Freude. Der Junge wollte so viel wie möglich über die Baukunst lernen. Eine Neugier, die Alfred stets hatte vermissen lassen. Und Tom fand Vergnügen daran, Jack in die Geheimnisse seines Berufes einzuweihen. Der Junge braucht eine Ausbildung. Wie meint er das? Er sollte sich eine gute Handschrift zulegen, Latein lernen und die alten Philosophen studieren. Und zu welchem Zweck? Wo er doch Steinmetz wird? Seid ihr da so sicher? Schließlich ist Jack immer für eine Überraschung gut. Was genau habt ihr mit ihm vor? Ich möchte, dass Jack als Novize ins Kloster kommt. Mönch? Soll er werden? Ich würde ihn selbst unterrichten. Es sollte aber bald geschehen, bevor er sich in irgendein Mädchen verliebt. Tom nickte. Auf der Wiese steuerte das Wettrennen der Frauen seinem Höhepunkt zu. Ellen lag in Führung und Aljena war ihr hart auf den Fersen. Doch Ellen konnte ihren Vorsprung bis zur Ziellinie behaupten. Triumphierend riss sie die Arme hoch. Aljena war verblüfft, dass Ellen sie geschlagen hatte. Zwar war sie als Mutter eines 17-jährigen Sohnes noch sehr jung, musste aber dennoch mindestens 10 Jahre älter sein als Aljena. Schnaufend und schwitzend standen die beiden Frauen an der Ziellinie und lächelten sich an. Glückwunsch! Du hast ein tolles Rennen gemacht. Jack gratulierte seiner Mutter. Aljena schaute die beiden genau an. Ähnlichkeit herrschte zwischen den beiden nicht. Ellen war sonnengebräunt und hatte dunkles Haar und tiefliegende goldbraune Augen. Jack war ein Rotschopf mit grünen Augen. Allerdings war über Jacks Vater, Ellens erstem Mann, nie ein Wort verloren worden. Aljena ließ sich ins Gras fallen, der Schweiß rann ihr zwischen den Brüsten und Schenkeln hinunter. In einiger Entfernung ließ sich Jack nieder. Ihre Blicke kreuzten sich. Er lächelte leicht und schaute dann weg, als ob es ihn verlegen machte, wenn sie sah, wie er sie anschaute. In diesem Augenblick kam Ellens Stiefsohn des Weges. Alfred war, ähnlich wie sein Vater, ein wahrer Hühne von einem Mann. Seine Augen lagen eng beieinander und sein Gesicht war von einem buschigen Bart bedeckt. Er konnte lesen, schreiben und rechnen, war aber ansonsten ziemlich dumm. Dennoch hatte er es zu Wohlstand gebracht und verfügte über seine eigene Mannschaft von Steinmetzen, Lehrlingen und Gehilfen. Er setzte sich neben Aljena ins Kino.